Sunday evening, 6 p.m., the Space Monkeys are here. Etzala in Englisch oder was? Oh, Entschuldigung, das war... The welfare state is a safety net that has been transformed into a hunting net. Was, jetzt Englisch hier? Yes, es ist eine Englisch-Weltraumaffen-Ausgabe vor so Sonntag. Auf, Because Weltraumaffen is now sponsored by Bloomberg. Bullshit Broadcasting Corporation. Ist denn schon wieder soweit? Ich habe das Gefühl, ich hätte erst vor 2 Tagen gestreamt oder so. Ja, ich auch. Irgendwie. Gefühlt. Ja, und ich sehe schon, wieder Bundestag. Genau, ich habe gedacht, wir machen gleich da weiter, wo wir aufgehört haben. Islamismus im Bundestag. Genau, Islamismus immer gut. Und Helge Lind ist auch unser Freund. Von daher. Oh nein. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD. Oh nein. Sparsamer Applaus. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Rede soll ein Bekenntnis sein. Und sie soll ein Bekenntnis sein einer Schuld, und das ist meines Erachtens längst überfällig. Gerade dieser Antrag gebietet es, glaube ich, daran zu erinnern, was wir brauchen. Und wir brauchen ernsthaft einmal ein Denkmal in unseren Herzen und Hirn und in unserem Handeln für die Leistung, die Musliminnen und Muslime in den letzten Jahrzehnten in diesem Land für dieses Land erbracht haben. Und wir brauchen ein Mahnmal in unseren Herzen, Hirn und in unserem Handeln für das, was an Gewalt und Missachtung Musliminnen und Muslimen in diesem Land in den letzten Jahrzehnten widerfahren ist. Im Namen aller, die in der Vergangenheit und gegenwärtig in der politischen Kultur und in der politischen Klasse dieses Landes Verantwortung tragen, sage ich jetzt hier, ich entschuldige mich dafür, für diese Diskurse der letzten Jahrzehnte, diese unnützen, diskriminierenden, stigmatisierten Islamdebatten. Und wir haben so viele davon erlebt. Und alle wissen wann? Das genau in diesem Raum. Wann? Und alle wissen, dass die AfD letzte... Wann, lieber Helge, haben wir diese Debatten denn geführt? Nach welchen Ereignissen? Die Debatten geführt hat. Nach welchen mit seinen Titelseiten. Ja, nach welchen Ereignissen haben wir denn diese Debatten geführt? Abends am Tresen oder so vielleicht. Erinnerst du dich noch, als diese Flugzeuge in das Hochhaus geflogen sind, Helge? Erinnerst du dich an die toten Leute im Bataclan oder in der Redaktion von Charlie Hebdo oder in Brüssel oder in London? Zum Thema Islamismus direkt auf die höhere Ebene der Muslime zu gehen. Also ich würde sagen, Islamisten sind eine Untergruppe von Muslimen. Hashtag not all. Hat der irgendwie, ne? Das sollte der vielleicht lernen. Ne? Unnütze Diskurse. Weißt du, da werden irgendwie Journalisten umgebracht, weil sie eine Mohr mit Karikatur gemalt haben, und der Typ hier nennt das einen unnützen Diskurs. Du brauchst ein Mahnmal für deine eigene Unfähigkeit. Also die Behauptung, dass Gewalt gegenüber Muslimen irgendwie sehr stark an der Tagesordnung der Diskussion war, weiß ich nicht. Gegenüber anderen Gruppen, ja, aber explizit gegenüber Muslimen, Gewalt aus der Bevölkerung heraus nicht, oder? Ich meine, die Hetzjagd in Dresden, Verzeihung, weiß? Jetzt bin ich Chemnitz. Genau, waren das Muslime? Oder das waren keine Muslime, das war eine andere Bevölkerungsgruppe, ne? Also, dass die ich glaub, so als Opfergruppe dargestellt Asi. Werden, ich glaube, das wird sich selber Asi auch nicht beschreiben. Mama nimmt mir das Wort aus dem Mund. Eine Gruppe Hasen. Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Der Lind, der hat Kulturwissenschaften studiert und dann Soziologie, Germanistik und Geschichte. Was soll dabei rumkommen? Ich keine Ahnung. So. Kulturwissenschaft läuft. Naja, aber es gibt ja auch gute Kulturwissenschaftler. Also die Leute, die dann Bücher schreiben, die zur Weiterbildung und so beitragen. Es gibt nicht nur Leute, die dann in die Politik gehen und sich ganz unsagbar lächerlich machen. Letztlich auch ein Ergebnis genau dieser Debatten ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist eine Lehre der Schande von Thüringen? Eine Lehre aus Thüringen ist, Man spielt nicht mit der Demokratie. Genau das aber. Die Schande, wer lässt sich solchen Scheiß einfallen? Die Schande von Thüringen. Schönes Standbild übrigens. Aber tut die AfD. Und wer mit der Demokratie spielt, der spielt mit Menschen. Und dieses Spiel hat auch Opfer. Und insbesondere sind Muslime aktuell und in der Vergangenheit Opfer dieses perfiden Spiels. Und weil das so ist, deshalb stehen wir als SPD-Fraktion ganz entschieden nicht an der Seite von Michael Heim, Fraktionsvize der CDU in Thüringen, aber ganz entschieden an der Seite von Angela Merkel. Und weil das so ist... Kollege, erlaubt... Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage eines Kollegen von der AfD? Ich erlaube Sie und hoffe, dass er die Frage auch gut vorher auswendig gelernt hat und sie sauber aufsagen wird. Ja. Nee, was für einen Sinn hat diese Bemerkung in einem Parlament? Richtig blöd. Was für einen Sinn hat die, außer Provokation und Polarisierung? Ja, einfach nur ein dummer Spruch, der liest doch selber vom Papier ab, hallo? Das soll wahrscheinlich so viel bedeuten wie, wir wissen ja schon ganz genau, wo es hingehen soll, deswegen denken Sie sich vorher die Fragen aus, damit Sie ihn jetzt da irgendwie in eine Ecke stellen können oder so. Lieber Herr Kollege, es gab keine Gelegenheit, eine Frage auswendig zu lernen, weil wir alle überrascht sind, wie Sie von einem Thema dieser Debatte abweichen. Aber da Sie das tun, möchte ich gerne hier noch mal zum Fall Thüringen eine Frage stellen, denn Sie haben ja offenkundig das gerade zum Thema selbst gemacht und hier kundgetan, man hätte hier die Demokratie irgendwie beschädigt. Dann erklären Sie doch bitte mal sowohl mir als auch den Zuschauern auf der Tribüne und auch draußen, wie das eigentlich funktionieren kann, dass wenn ein demokratisch gewählter Ministerpräsident hier von den Mitgliedern des Parlaments gewählt wird und eine rechtsstaatliche Partei von ihrem Recht Gebrauch macht, einen sozialistischen Ministerpräsidenten nicht zu wählen, wieso das in irgendeiner Weise die Demokratie beschädigen soll oder welche Rechtsgrundlage Sie sehen dafür, dass dies eben nicht rechtens sein soll. Das müssten Sie uns allen hier noch mal gerne erklären, bevor bitte. Bevor jetzt Kollege Lindt das Wort hat, kann ich nur darauf hinweisen, dass es ein anderes Thema ist und dass wir dazu eine Aktuelle Stunde haben. Aber Herr Lindt hat die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ja, mit Freude antworte ich, weil, und Sie können das ja dann in der Aktuellen Stunde noch ausführen, es wird aber nicht besser werden, es natürlich zusammenpasst. Thüringen ist das Beispiel für einen perfiden, spielerischen, im schlechten Sinne destruktiv spielerischen Umgang mit der Demokratie. Und genau das machen Sie hier doch auch. Es dreht auf dem Antrag Islamismus. Ihnen ist doch, sprechen wir es doch auf Deutsch aus, Ihnen ist Islamismus scheißegal, wenn ich das hier sagen darf. Es interessiert Sie nicht. Das Thema dieses Antrages ist antimuslimischer Rassismus und Islamhass. Nichts anderes. Streben Sie hiermit an. Und der Einzige, der darüber redet, ist er doch. Ich rede sehr wohl zum Thema. Ich rede genau zum. Also der Einzige, der darüber redet, ist er doch. Also er macht das Thema, also gut, die Frage hätte ein bisschen kürzer formuliert sein können von dem Typen und passt natürlich überhaupt nicht zum Thema. Der Zwischenruf von der Vizepräsidentin, ja, er hat das Thema auf dem Podium zur Debatte gestellt, darum darf das auch thematisiert werden. Ne? Sie hat ja auch nicht das Wort verboten oder so. Das ist alles Theater, absolutes Theater. Empyrea ohne Ende. Naja. Zum Thema. Und jedes andere Thema wäre verfehlt. Und deshalb werde ich auch weiter zu diesem Thema reden und werde weiter sagen, wir stehen an Seite all derer, zum Beispiel, ich erwähne jetzt, ich sehe ihn ja gar nicht, Marco Wanderwitz und andere, die ganz klar Widerspruch üben gegen jede Form des Kompromisses mit dieser Form von Politik, die sie betreiben. Und wir halten hier alle zusammen als Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause. Was haben wir denn erlebt? Und weshalb halte ich es für notwendig, dieses Bekenntnis der Schuld abzugeben? Es vergeht keine Veranstaltung zum Thema Islam oder Muslime oder Migration, in der nicht nach 5 bis 10 Minuten der Hinweis verfassungstreu kommt. Haben Sie sich mal Überlegungen gemacht, wie sich Muslime fühlen, wenn man sie immer damit konfrontiert, als geil, oder? Wie kommt man wohl darauf? Ja, auch vor allem in dem Zusammenhang, dass er gerade wieder von Demokratie beschädigen etc. gesprochen hat. Offensichtlich werden auch Deutsche gewissen Prüfungen unterworfen, bevor sie mitspielen dürfen, ne? Helge. Ja, die Frage Verfassungstreue, die kommt ja auch überhaupt nicht vor, wenn irgendjemand von der AfD irgendwas einreicht oder so. Nee. Ja. Ja, und ich meine, eigentlich ja auch nach euren Kriterien. Das war also, eigentlich war diese ganze Debatte also wieder mal ziemlich, ja, heftig eigentlich jetzt zu diesem Punkt. Also, dass es überflüssig ist, was die AfD da macht, ist keine Frage, weil ich meine, die Sachen werden eh nicht angenommen und alle halbe Jahre wieder den gleichen Islamkram da irgendwie einzubringen, weiß ich nicht, ob das nicht einmal gereicht hat oder so. Aber auf jeden Fall es ist halt alles so, dieses Ding von wegen, auf der einen Seite macht man sich tierisch viel Gedanken über alles und jedes und legt jedes Wort auf die Goldwaage und was weiß ich nicht was und erfindet tausend Möglichkeiten, wie man rassistisch und sexistisch und keine Ahnung was sein kann. Und dann hast du da irgendwie Leute mit so einem heiligen Buch, wo sie drauf pochen, wo lauter Fremden und Andersdenkenden und frauenfeindlicher Krempel drin steht und ja, aber das bedeutet ja alles nichts. Und kommt da nicht immer mit an, weil das ist Rassismus. Also. Ob man ihnen erklären müsste, was denn Demokratie und Verfassung wäre? Lesen Sie mal die Werke von Hilal Sezgin. In jeder ihrer Lesung steht irgendwann eine selbsternannte Bildungsbürgerin oder Bildungsbürger auf, liest ihr beispielsweise eine Sure vor und erklärt ihr, wie schrecklich frauenfeindlich und menschenfeindlich und demokratiefeindlich der Islam sei. Ja, Helge. Es ist ein Mysterium, ne? Wie kommt das wohl? Wie kommen die Leute wohl da drauf? Und wo haben die das alles her? Haben die sich vorher abgesprochen auch? Haben die das auswendig gelernt? Sind das alles AfD-Funktionäre, die das da vorlesen? Also, da kann man sich echt nur an den Kopf fassen. Das ist echt zum Verzweifeln. Es kommt auch von der Seite, die immer warnt, dass man in der Bubble lehnt. Unfähig, Negativität in Sachen Islam anzuerkennen, dass es da was gibt, was nicht so gut ist. Meine Güte. Ja, und die Leute halten normalerweise auch in ihrer Kritik, was Religiosität angeht, in andere Richtungen auch nicht wirklich hinterm Berg. Im Gegenteil, sind sie sogar richtig antireligiös teilweise. Ja. Das ist überhaupt nicht angesagt bei Linken, dass das eigentlich so Religiosität. Aber viel Akzeptanz ist natürlich angesagt. Ja, aber bei Linken auf der Straße irgendwo nicht, aber bei Linken im Bundestag definitiv. Also ja. Da ist die Kirchenmitgliedschaft relativ hoch bei den Leuten und auch bei der SPD und selbst. Das stimmt natürlich, hintenrum funktioniert das System auf jeden Fall noch, den Eindruck habe ich auch. Ja. Und selbst ja, aber bei SPD-Mitgliedern verhält sich das mit der Kirchenmitgliedschaft so wie mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft. Ne? Gleiche Gründe. Ja, so ungefähr. Mhm. Und selbst der Herr Ramelow war ja auch dafür bekannt, dass er ein absoluter Kirchenheini ist. Ne? Also das war auch einer der Gründe, warum die Leute gemeint haben, ja, er wäre nicht so ein schlimmer Linker, weil er halt so ein Kirchentreuer ist. Was soll man eigentlich davon halten, wenn die Lenker des Staates irgendwie abends vor ihr Bett knien und beten und den lieben Gott um Hilfe bitten, ey. Also, dass sie selbst nicht weiter müssen, wenn man zuerst denken, ausschließen, ne? Wir sind hier in Deutschland. Das ist dann so nach dem Motto, ja, hier. Das ist nur Virtual Signaling, meinst du, ja? Man weiß, dass man nicht der letzte Schluss ist, sondern dass es eine höhere Moral gibt oder keine Ahnung, wie was. Irgendwie wird das schon positiv geframed. Also. Außerdem, wenn man von Gott auserkorener Führer geworden ist, warum soll man dann noch bedanken, reden, ja. Ne? Das hat schon geklappt. Und sie muss sich rechtfertigen und erklären. Was ist in Moscheen los gewesen? Ich habe es erlebt, ich war nämlich da, nach Christchurch, als da Menschen verängstigt waren und hofften, dass Polizeischutz vor ihnen wäre. Was bedeutet es für Muslime und Muslime, dass gestern wieder an 4 Moscheen in Nordrhein-Westfalen Morddrohungen eingegangen sind? Eine Morddrohung in Hagen, unterschrieben mit Combat 18. Was macht das mit Menschen? Stellt sich einer in diesem Hause mal die Frage? Nein, es ist genau das Thema Ihres Antrages, der Islamhass und die Islamophobie. Das ist echt so unsagbar einseitig und so unsagbar. Die Rede ist vollkommen unnütz. Genauso wäre eine Rede vollkommen unnütz, wenn man Islamisten oder Muslime nur verteufelt. Diese Heiligsprechung hier, das bringt überhaupt nichts, solange in Nigeria noch Boko Haram rumläuft und halt auch für uns diese Schlagzeilen produziert, wegen denen wir uns halt auch nicht so wohl fühlen mit einer Moschee in der Umgegend. Boko Haram heißt wortwörtlich übersetzt ins Deutsche westliche Bildung verboten. Gehe ich noch weiter, weil wir die Souveränität haben, auch auf uns selbst zu gucken. Ich schäme mich ausdrücklich, dass aus meiner Partei ein Thilo Sarrazin kommt. Ich habe damals, ich weiß noch, als Juso 25 Minuten meines Zorns für eine Philippika gegen ihn genutzt. Dieser Mann, und das ist richtig an ihn, Thilo Sarrazin, gehört nicht zu uns. Er gehört zu Ihnen und in die Pegida und nirgendwo sonst. Wenn man, und das ist in diesen letzten Jahrzehnten geschehen. Tja, Thilo Sarrazin darf sich nicht bei sämtlichen von seinen Vorträgen irgendwelche Zitate anhören, die man ihm angedichtet hat in den Medien oder was. Da überlegt sich keiner, was es mit ihm macht, wenn irgendwelche Juso-Hansels mit einem Kulturabschluss irgendwelche, was auch immer dieses Fremdwort war, was er da gerade benutzt hat, gegen ihn schreiben. Und auch seit wann sind wir an dem Punkt angekommen, wo andere Leute für Menschen ihre politischen Standpunkte wählen sozusagen und sagen, wo sie hingehören und wo sie nicht hingehören. Das finde ich zutiefst unverschämt. Und wir alle sollten uns überlegen, was passiert ist. Wenn man im Alltag stückweise Verachtung sät, wenn man Muslimen und Muslima erklärt, wie ihr Islam zu sein hat, was wir von ihnen erwarten, wie sie sich zu verhalten haben. Ja, der Witz ist doch, dass Religion gezähmt werden muss und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufgestellt sein muss. Natürlich muss man den Leuten erzählen, wie der Islam zu sein hat, wenn er hier praktiziert wird. Das kommt von den verdammten Leuten, die meinen, sie wüssten, wie sie den Leuten vorschreiben müssen, zu reden schon alleine. Ne? Das sind die Leute, die jetzt meinen, ja, aber ihr könnt doch die Muslimen nicht euch anmaßen, dich da hinzustellen und denen zu erzählen, was sie machen müssen. Das macht ihr doch pausenlos, von früh bis spät mit sämtlichen Leuten. Das habt ihr letzte Woche erst mit der FDP gemacht, denen zu erzählen, wie sie ihren Liberalismus auszulegen haben und alles. Da seid ihr Experten für was alle Leute immer anders machen müssen. Also, ja. Computerspiele müssen sich ändern, alles muss erwachsen werden, Politik auf sämtlichen Kanälen für die widerliche weiße Mehrheitsgesellschaft. Aber das ist aber total bevormundend, sich hinzustellen und zu sagen, die Muslime sollten das so und so machen. Gender Mainstreaming muss in alle Lebensbereiche vordringen, sagt die SPD. Aber bloß nicht den Muslimen sagen, muss das dann nicht auch in die Moschee vordringen, das Gender Mainstreaming, weil du hast doch alle Lebensbereiche. Ja, hier toxische Männlichkeit und so, ne? Lass das mal finanzieren. Und sämtliche öffentlich-rechtliche Kanäle müssen den Typen beibringen, was für Arschgeigen sie sind. Und es kann ja nicht sein, dass es irgendwie zu weit geht oder so. Oder generell die Beziehungen in Deutschland generell unter so einem Gewaltverdacht irgendwie auszusetzen. Generell immer nur davon zu reden, was mit Gewalt ist und alles immer zu problematisieren. So als wäre das irgendwie der Normalzustand oder so. Das können sie auch da prima in diesem Bundestag. Aber ja, nicht hinstellen und sagen, mit dem Islam stimmt irgendwas nicht. Das ist total bevormundend und rassistisch und alles. Die verzetteln sich so ein klein, hat man den Eindruck, und sehen dann irgendwann gar nicht mehr, dass sie in eine total komische Richtung laufen. Die dann, ja, wenn man einen Schritt zurückgeht, dann echt komisch aussieht, ja. Falsch. War nicht Religionskritik auch mal was Urlinkes eigentlich, dachte ich? Ich keine Ahnung. Ja, aber die SPD ist ja nicht mehr wirklich links. Also. Die ist intersektional geworden. Deswegen vertauscht man mit der CDU. Ernten. Und das Ergebnis ist unter anderem die AfD. Daher appelliere ich an uns alle, erklären wir nicht weiterhin Muslimen und Muslimas in diesem Land, was moderner Islam ist. Hören wir auf mit dieser Kultur der Bevormundung und klären wir zum Beispiel endlich auf, was für ein Skandal der NSU war, was struktureller Rassismus in diesem Land angetan hat und was es bedeutet, in diesem Land zum Beispiel als Frau mit Kopftuch bestens ausgebildet zu versuchen, eine Stelle in einem Krankenhaus oder im Management zu bekommen. Und wenn wir diese Frage beantwortet haben, dann, erst dann, können wir weitere Debatten über Islamismus führen. Vielen Dank. Lassen wir die Fundamentalisten doch einfach weitermachen und sorgen dafür, dass die auch Jobs im Krankenhaus kriegen. Genau, vor allen Dingen Führungspositionen, wo sie dann schön ihr Gift sehen können. Ja, weil wir haben das ja auch überhaupt nicht im Iran oder zuletzt in der Türkei gesehen, wie das läuft, wenn man diese Leute halt reinlässt in seine Institutionen. Und die dann da... Partei Deutschlands. Und die dann da ihr... Ja, ihren autoritären Krempel da freien Lauf lassen. Aber ja, es ist einfach nur Rassismus, Helge. Es ist einfach nur Rassismus. Ja, aber was ist da die Motivation hinter, Helge? Ist es ein bevormundender Rassismus oder ist es diese Einstellung, Hauptsache das Land geht kaputt? Ich kann das nicht ganz einordnen. Was ist sein Motiv, ist so dünnes herzureden? Ist er wirklich nicht so helle? Oder ja, ist, nicht so helle, würde ich sagen, ja. Virtual Signaling doch voll ab, vor allem auch. Also, guckt her, ich bin der Gute. Habt ihr gesehen, wie gut ich gesprochen habe? Können wir noch eine Grüne hören? Oh nee, der Konstantin. Oh je. Ja, müssen wir nicht. Also, wenn ihr nicht wollt. Der hat so viel Mist geredet in den letzten Wochen. Ja, das war auch nicht besonders. Aber ich dachte, ja. Grüne wollt ihr haben? Den haben wir denn hier. Ach. Wobei Amthor wäre natürlich auch. Er hatte den Amthor schon lange nicht mehr, genau. Ich auch okay. Dann wird es Amthorig hier. Ja. Lieben Gruß an den Amthor-Chef. Frau schon so Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, das Grundanliegen der AfD ist ganz richtig, klare Haltung zu zeigen gegen religiösen Extremismus, gegen den Islamismus. Und das entspricht auch dem Handeln unserer Sicherheitsbehörden. Aber Ihr Antrag, und so wie Sie ihn heute vorgetragen haben, ist vor allem auch eines, er ist scheinheilig. Und er ist scheinheilig in gleich dreifacher Hinsicht. Zum einen in der Frage, wie Sie den Verfassungsschutz verengen. Man kann Ihnen ja eigentlich gratulieren, also Sie machen hier große Fortschritte in der parlamentarischen Arbeit. Seite 170 bis 228 im Verfassungsschutzbericht haben Sie scheinbar gelesen. Islamismus, religiöser Extremismus. Ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie doch auch mal die Seiten davor, 46 bis 92, da geht es um Rechtsextremismus und damit sollten Sie sich mal auseinandersetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen auch sagen, ja, Sie sagen, das ist nicht das Thema. Für uns ist aber eines klar. Den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gibt es nicht à la carte, sondern den gibt es nur im Gesamtzusammenhang, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen auch eines sagen, wenn Sie dann sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, will ich in aller Klarheit sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die Extremisten in ihren eigenen Reihen dulden und Grenzen zum Extremismus verschwimmen lassen, die sind nicht besser als die Extremisten selbst. Das muss für uns klar sein und schön, aber dass die Linke da nicht mal klatscht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sollten wir auch sehen. Das waren aber scharfe Worte gegenüber der Amadeo-Antonio-Stiftung. Also das muss man schon sagen. Aber die Scheinheiligkeit bezieht sich nicht nur auf Ihren Umgang mit dem Extremismus, sondern natürlich auch auf Ihre Haltung zu Israel. Es ist schön und richtig, dass Sie eine stärkere bilaterale Sicherheitskooperation mit Israel fordern. Das entspricht der Realität unserer Sicherheitsbehörden und das ist auch ein richtiges Ziel. Aber zu bilateralen Beziehungen gehören eben immer zwei. Und ich kann Ihnen empfehlen, dass Sie mal mit israelischen Kollegen reden. Wenn man sich nämlich mit den Kollegen aus Israel unterhält, dann erfährt man nämlich vor allem eines, dass die in großer Sorge sind über den aufstrebenden Rechtspopulismus in Deutschland und sie sind kein Beitrag für bessere bilaterale Beziehungen zu Israel. Und drittens, bezieht sich die Scheinheiligkeit natürlich darauf, dass Sie hier überhaupt über den Verfassungsschutz reden. Ich meine, ich erinnere mich ja hier noch an Debatten, als sich der Verfassungsschutz dann ganz bewusst und richtig entschieden hat, beim Flügel näher hinzuschauen und auch die Beziehungen zur rechtsextremistischen Gruppierung innerhalb der AfD anzuschauen. Da war Ihre Forderung noch, den Verfassungsschutz am besten abzuschaffen, Haushaltsmittel völlig zu reduzieren. Und da muss man mal eins sagen, da sind Sie kein Deut besser als die Linkspartei und andere. Der Verfassungsschutz ist kein Mittel des politischen Kampfes, der dann blind sein soll auf einer Seite, sondern volle Front gegen jede Form von Extremismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und außerdem, auch das ist angeklungen, ist Ihre Lösung natürlich reichlich eindimensional. Wenn Sie über Vereinsverbote reden in der islamistischen Szene, dann ist das richtig und dann ist das auch etwas, das unser Bundesinnenministerium ja auch praktiziert. Aber wir dürfen alle nicht vergessen, Vereinsverbote können vielleicht organisatorische Strukturen einschränken, aber sie verhindern dadurch noch lange nicht die extremistische Gesinnung. Deswegen brauchen wir zusätzlich zu repressiven Maßnahmen. Wir brauchen ein Islamverbot. Das ja, es wäre nicht schlecht zu wissen, was denn jetzt genau im Antrag stand, was sie überhaupt wollten, die AfD mit ihrem Antrag. Weißt du da vielleicht was? Ja, das Gesamtpaket halt, ne? Und inklusive das, wo er gerade drauf angespielt hat, irgendwelche Zusammenarbeiten zwischen Deutschland und Israel zum gemeinsame Polizeiarbeit oder so. Eben nicht nur Repression, sondern auch Prävention und Integration. Und für genau so einen ganzheitlichen Ansatz steht unsere Regierungskoalition. Herr Kollege Amthor, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau de Ridder? Ja. Vielen Dank, lieber Kollege Amthor, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben darauf verwiesen, oder so war zumindest Ihre Rede zu verstehen, dass der Extremismus von rechts dem von links aufs Haar gleiche. Ich weiß nicht, ob ich Sie da richtig verstanden habe, aber Sie scheinen ein Anhänger der Hufeisentheorie zu sein, die eine Gleichsetzung beider Formen des Extremismus vornehme und damit auch die Formen der Gewalt, die damit möglicherweise einhergehen. Halten Sie dies nicht für eine gefährliche Gleichsetzung? Ja, ich halte es auch für gefährlich, weil die Linke ist nämlich viel gefährlicher wie die Rechte. Also ich habe ein bisschen Sympathie, verspüre ich auch für diese Theorie, muss ich sagen. Hufeisentheorie besagt halt, dass du halt liberal im Herzen bist und wenn du die Hufeisentheorie schlecht findest, bist du halt eher irgendwo Randgruppe, die irgendwas Radikales. Ja, und vor allem, dass die Gewaltausprägung immer dieselbe ist, egal von welcher, mit welcher Motivation das jetzt irgendwie einhergeht. Also im Grunde besagt er die Hufeisentheorie nur, dass wenn du liberal bist, du ein Hufeisen brauchst, das dir Glück bringt, dass du nicht ins Gulag oder ins KZ kommst. Ja, ich glaub, ja, aber irgendwie ist das auch so ein bisschen die Kritik an diesem Titel 9, glaube ich, heißt es in Amerika, wo man halt berücksichtigt, ob jemand jetzt jemand anders geschlagen hat, weil er schwarz ist oder so. Und, die Tat ist aber immer die gleiche, sag ich mal. Ja, das hat damit nichts hauen, zu tun. Die Fresse hauen, ne? Das hat damit nichts zu tun. Ja, diese Titel 9-Geschichte die Titel 9-Geschichte ist für Universitäten, dass man da das gleiche Geld ausgeben muss und so für Männer und für Frauen und so. Okay, das war schon nach und gewesen, das stimmt. Ja, und ja, aber da hat man es schon wieder, ne? Das ist jetzt so ein Ding, da beißen sie sich mal wieder richtig dran fest. So, das muss jetzt der gute Mensch, der muss jetzt sagen, Hufeisen, pfui. So, ne? Weil ansonsten bist du schon verdächtig. Das ist auf jeden Fall, da könntest du schon ein Faschist sein, wenn du der Meinung bist, das mit dem Hufeisen ist nicht richtig oder so. Oder da gibt es keine Berechtigung dafür. Das ist schon wieder so ein Ding. Hufeisentheorie ist der neue Kulturmarxismus, so von außen gesehen. Na, das ist so ein kleiner Litmus-Test. Und damit intendiert auch die Möglichkeit einer völligen Verharmlosung der extremen Gewalt von rechts. Mir ist beispielsweise keine Gewalttat von links bekannt, die etwa eine Moschee oder eine Synagoge angreift. Sehr wohl aber Letzteres in Bezug auf Halle von rechter Gewalt. Wie schätzen Sie das an? Also mir sind ein paar Gewalttaten bekannt, wo Linke irgendwen angreifen. Also die nur im Verdacht haben, irgendeinen falschen Gedanken zu haben, die sind mir bekannt. Finde ich noch eine Ecke schlimmer, auf jeden Fall. Ja, ich will hier da überhaupt gar nichts relativieren. Ja, ich finde das sehr schlimm. Aber hier wird Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Gegenstände wieder verharmlost und in einen falschen Bezug zueinander gesetzt. Normalerweise sagt die Linke doch, ja, Gewalt gegen Eigentum von anderen ist doch gerechtfertigt. Ja, aber ich denke mal, dass sie damit meint, die Leute werden damit im Endeffekt angegriffen, nicht die Gebäude jetzt. Also sie sagt zwar die Gebäude, aber ich denke mal, sie meint die Leute. Ja, okay, vielleicht überinterpretiert. Ein, und habe ich Sie da richtig verstanden? Frau Kollegin de Ridder, ich bin nicht zuallererst ein Freund der Hufeisentheorie, aber ich bin ganz fest überzeugt, ein Freund unserer Verfassung und des Verfassungsschutzes. Und dazu gehört eine klare Haltung gegen jede Form von Extremismus. Und es wundert mich dann doch sehr, dass man jetzt auch in der SPD scheinbar hier diese Theorie nutzt, genauso wie man den Befürwortern sozusagen einer klaren Haltung gegen Rechts- und Linksextremismus vorwirft, dadurch Rechtsextremismus verharmlosen zu wollen. So versucht man doch auch mit dieser Theorie Linksextremismus zu verharmlosen. Und für uns gibt es da keine Abstriche. Das, was strafbar ist, das, was sich gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, das muss bekämpft werden. Und dafür stehen wir mit fester Überzeugung. Ja, und das ist wieder inhaltlich wirklich gut. Inhaltlich hat er doch völlig recht. Meiner Meinung nach. Genau, Bomber Amthor, do it again. Ja. Sie ja gerne rufen, aber ich glaube, es ist doch bezeichnend, dass man sich hier, wenn man klar gegen Extremismus vorgeht, angesprochen fühlt. Das müssen Sie mit sich zuallererst selbst ausmachen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, um dann doch noch mal ein bisschen diese Emotionen rauszunehmen, wenn Sie alle von rechter und linker Seite was Sachliches tun wollen für den Verfassungsschutz, dann sage ich Ihnen, wenn man Islamismus, wenn man Extremismus effektiv bekämpfen möchte, dann braucht man dafür nicht nur Sonntagsreden auf den Verfassungsschutz, sondern dann braucht man einen Verfassungsschutz mit Kompetenzen auf der Höhe der Zeit. Und genau dafür arbeiten wir mit der bevorstehenden Novelle des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Und wenn wir es schaffen, jetzt eben auch Kompetenzen auf der Höhe der Zeit zu bekommen, mit der Online-Durchsuchung, mit der Quellentelekommunikationsüberwachung, mit der forensischen Systemkopie, dann haben wir einen Verfassungsschutz, der stark ist, der gut vorgehen kann, der noch besser als heute gegen jede Form von Extremismus streiten kann. Und das zu tun, ist unsere feste Grundüberzeugung. Herzlichen Dank, liebe. Nur jetzt mal so als Vorschlag, käme das nicht billiger, wenn wir den Verfassungsschutz abschaffen würden und einfach bei den Amis, bei der NSA das einkaufen? So ist es ja im Moment. Das sind die sogenannten befreundeten Geheimdienste. Da, so hat Herr Amthor das mal genannt, unsere befreundeten Geheimdienste. Ja, da gibt es ja privilegierte Geheimdienstpartnerschaften mit mehreren Stufen. Stichwort Five Eyes, wo wir ja nicht dabei sind. Genau, weil das Lustige an den befreundeten Geheimdiensten ist nämlich, dass wir ja ein Ziel sind, ein Zielland von diesen befreundeten Geheimdiensten. Also, eine Krux an der Sache ist ja, dass quasi man sich ja gegenseitig nicht bespitzeln soll, aber oftmals halt solche Konstruktionen erfolgen, so, ja, wir dürfen unsere eigene Bevölkerung nicht überwachen. Könnt ihr nicht mal unsere Bevölkerung für uns überwachen und uns dann die Daten geben im Rahmen dieser Kooperation? Das ist ja ein Phänomen, was immer wieder offensichtlich wird. Gut, aber als Geheimdienstler kann ich die Logik auch nachvollziehen. Also, ich keine Ahnung. Haben wir eigentlich auch die Krypto-Affäre noch? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Dann wahrscheinlich nicht. Egal, reiche ich nächste Woche ein. Gab ein großes Leak über eine Kryptofirma und über deutsche Spionage. Aber ja, kommen wir zum Ali. Der Ali Udlu ist in die FDP eingetreten. Zum zweiten Mal. Ja, genau. Ich glaube, letztes Mal, das, wenn ich mich richtig erinnere, nicht ein Jahr ausgehalten. Mal gucken, wie es diesmal wird. Manchmal ist er ja ein bisschen dünnhäutig, der gute Ali. Aber schauen wir mal, ob er diesmal ein bisschen glücklicher wird. Ob es die Grünen sind, die den drohenden Weltuntergang predigen, die CDU, die an Werten festhält, die nicht mehr vermittelbar sind, die Linkspartei, die sich an einen gescheiterten Sozialismus klammert, die SPD, die nach dem Managern die sich den Managern anbietet, bis die Arbeiter sie verließen, oder die AfD, die Migranten und Andersdenkenden praktisch die Schuld an allem gibt und den Geist der Täter des Dritten Reiches in sich drängt. Und deswegen sind alle anderen Parteien Mist und deswegen ist der Ali bei der FDP. Also auf Twitter habe ich jetzt noch nicht viel blödes Zeug von ihm gelesen, im Gegenteil. Ich könnte mir vorstellen, dass er da auch nicht glücklich wird, weil eben einfach so einer ist, der an Idioten verzweifelt oder so, und Idioten gibt es eben überall. Und was er auch noch gesagt hat, war, Politik gestaltet nicht mehr langfristig, sie dient nur noch dazu, die Empörung der digitalen Elite zu besänftigen, die glaubt, dass sie die Mehrheit abbildet. Was ich einen schönen Satz fand. Ja, wie viele Leute in der Bundesrepublik Deutschland nehmen denn bitte am aktiven Diskurs online teil? Würde mich wundern, wenn es mehr als 2% sind. Aber es sind ja, die also mehr als 2% sind schon. Also, aktiv am Diskurs teilnehmen im Sinne von nicht nur liken und sharen. Ja, okay. Dann sind es aber, glaube ich, auch noch mehr als 2%. Ich würde sagen, vielleicht so 5. Ja, hier haben wir weiteren Fallout aus der Thüringen-Saga. Demokraten reden jetzt schon wie Rechtsradikale. In dem Fall ist es mal positiver Fallout, nämlich jemand ist aufgefallen, dass es nicht nur die Bösen in dem Szenario sind, die sich böse verhalten, sondern dass inzwischen halt auch Leute wie hier der Horst Schlemmer, Elmar Brok von der CDU, die genauso oder noch viel schlimmer reden wie ihre angeblichen Gegner. Und der Autor stellt hier zur Wahl, einen Spruch zuzuordnen. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Das muss man von vornherein mit absoluter Rücksichtslosigkeit bekämpfen. Und er stellt die Möglichkeiten A, dass es ein NSDAP-Bürgermeister über Kommunisten gesagt hat, oder halt B, dass Elmar Brok das über die Werteunion gesagt hat. Und wie ihr euch denken könnt, das ist ein Zitat von Brok. Ein Krebsgeschwür, das man mit absoluter Rücksichtslosigkeit bekämpfen muss. Das vielleicht hat er Lust, mal im Sportpalast aufzutreten, der Elmar, ich weiß es nicht. Ja, aber ich finde es interessant. Das ist wahnsinnig geworden, nach seiner langen Zeit im EU-Parlament, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist einfach einer von den absolut Merkel-treuesten. Ja, aber ich bin auch einmal gesagt, geschoben, aber nicht verträglich war oder so. Also, und ich finde es aber gut, dass halt inzwischen die Medien auch mal darauf aufmerksam werden, dass das halt von beiden Seiten kommt. Zum Beispiel wird ja auch dieser Igor Levit, den wir auch immer öfter mal als Opfer durch die Medien getragen bekommen, der gesagt hat, die AfD besteht aus Menschen, die ihr Menschsein verwirkt haben. Also so eine Boshaftigkeit muss man auch erstmal aussprechen. Ja? Also das Menschsein verwirkt haben. Lebensberechtigungskarte verweigert. Oh, das sagt nicht entmenschlichen und keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Gar nicht. Oh Gott. Ja, und der sagt halt, das hört sich irgendwie komisch an und gefährlich, wenn selbst die Leute, die sich für die Guten halten, langsam in die Richtung rücken, wie der Typ von der grünen Jugend, Timon Genius, der geschrieben hat, als nächstes sind Kemmerich, Moring und Lindner fällig. Vorher geben wir keine Ruhe. Nie wieder Thüringen. Ich finde es gut, dass auch anderen auffällt, dass das so nicht weitergehen kann. Und dass das auch nichts, wie grotesk das auch ist, dass man dem Volk möchte man Klarnamenpflicht und Beweislastumkehr aufdrücken und selber benimmt man sich wie die absolute Drecksau. Verbal. Ja, vor allem Klarnamenpflicht im Internet, aber wenn du nach Deutschland willst, brauchst du keinen Pass, sondern kommst so rein. Das ist halt keine Ahnung. Das ist logisch, ja. Ja, Elmar. Ich hoffe, keine Ahnung, dass du nicht mehr lange auf der politischen Bühne zu tun hast. Weil so Leute brauchen wir ganz sicherlich nicht, die das weiter radikalisieren. Ja, dann hat er aber Zeit, da kann er immer bei Anne Will sitzen sonntags. Oh. Ja, hier haben wir The Online Ecosystem of the German Far Right vom ISD. Mal wieder eine Handreichung. Und der ISD Global, den hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Die sind ja auch verbandelt mit der Ich bin hier Kampagne, die auf Facebook eine relativ große Gruppe hat, wo man, wenn man aktiv wird, sozusagen schaut, wo sich Rechte tümmeln in Kommentarspalten und dann mit einem massiven Schwarm sozusagen Gegenrede aufbauen. Und dann hast du da eine relativ große Gruppe und dann werden Kommentare rausgehauen, dass eben sozusagen die Rechten, dass denen Gegenrede entgegengestreut wird. Also so ein bisschen so ein Nudging, dass wenn irgendwo halt bei den Rechten was besprochen wird, dass sofort Gegenrede aufkommt. Und die haben aber auch nur dieses eine Konzept, ne? Das ist wie mit der Demo gestern in Thüringen. Da werden dann ganz schnell irgendwie 10.000 Leute nach Thüringen gefahren mit Bussen, die fossile Brennstoffe verbrauchen, nur um sagen zu können, guck, wir haben ein Zeichen gesetzt. Wir sind hingegangen. Wir haben, aber dass das überhaupt keine Aussagekraft hat, wenn man halt im Internet praktisch von den Millionen Leuten 12 zusammenkratzt, die dann irgendwie sagen, ja, du hast Unrecht und bitte denk doch mal drüber nach. Oh Mann, ey. Und auch der ISD, ich frage mich immer, das heißt immer, dass Wahlen von außerhalb von der UK oder von den USA beeinflusst werden. Und wir haben halt mit dem ISD einen Think Tank, der halt London basiert ist, der halt sich hier doch die Opposition dann doch ziemlich genau anguckt. Und der hat auch in London, Washington, Amman, Beirut und Toronto Niederlassungen. Und das ist immer so eine Frage, weiß ich nicht. Die machen hier Oppositionsforschung, weil so wie der Rapport geschrieben ist, die kümmern sich zwar auch um die Far Right, also um die extreme Rechte, aber oftmals kommen halt auch Liberale ins Kreuzfeuer. Und wir haben hier auch schon in der Recherche, sehen wir, dass zum Beispiel 8chan wurde gegründet, als Gamergate von 4chan verbannt worden ist. Was schon mal ein neutraler Fakt ist, der komplett falsch ist. Also die kriegen nicht mal mehr Fakten hin, die jetzt nicht mal mehr irgendwie politisch umstritten sind, sondern einfach nur ein Gründungsdatum von der Internetseite ist bereits falsch. Okay. Und was im Rapport angemerkt wird, dass es die Konferenz der alternativen Medien der AfD gab und dass es eine Kampagne sein soll von der AfD, um alternative Medien auf Linie zu bringen, meinen sie, dass es eben die Glaubwürdigkeit der Hauptstrommedien unterminiert, wenn es alternative Medien generell gibt und was sie da machen. Und man sagt, dass es etwa... Ja, kann schon sein, ja. Sorry. Man sagt, dass es etwa 15.000 bis 50.000 deutschsprachige Far-Right-Individuals gibt, die sich auf verschiedenen Plattformen tümmeln. Zum Beispiel soll Gap soll mehr freie Rede sein, Mainz soll mehr Anti-Islam sein und man hat halt verschiedene alternative Seiten sich angeguckt und wo sozusagen die Keywords liegen, also die haben eine Sprachanalyse von 4chan gemacht und auch von Reddit, VK, Telegram, Discord, Mainz, Vote, Gap, BitChute und haben sich halt alles angeguckt und oftmals ist halt der Hauptfeind der libertäre Gedanke, dass eben freie Rede uneingeschränkt gilt und dass freie Rede speziell für die gilt, die man eigentlich nicht hören möchte, also halt extreme Ränder. Und weiter unten haben sie auch Achgut und Tichy haben sie auch der extremen Rechten zugeordnet, also sowas wie PI News, kann man davon halten, was man will, aber man kann nicht sagen, dass Achgut und Tichy mit PI News auf einem Level sind. Nein. Also, und allgemein ist halt das Framing extrem merkwürdig, was sie betreiben, weil halt nicht nur sozusagen Extremismus erforscht wird, sondern dass halt bereits ein progressiver Bias in den Grundannahmen, von denen sie ihre Forschung ausrichten, halt mit angeführt wird. Islam darf man nicht kritisieren, Gender darf man nicht kritisieren, weil Gender, also Gender-Identität ist bereits ein progressiver Talking Point. So. Und dann wird das bereits in Diskriminierungsforschung mit einbezogen, wo man dann auch sich fragt, Leute, was soll denn das? Was der Report halt anstrebt, ist, it's of central importance to increase victim supports of public and private figures to ensure a proper application and enforcement of laws in relation to harassment, hate speech and libel online. Also sie will den Rechtsstaat stärken, dass sozusagen freie Redeverstöße wie Belästigung, Hassrede und Libel, also Rufmord, was alles nicht näher erklärt oder definiert wird, dass es halt verstärkt wird. Da gab es auch einen kontroversen Vorschlag von der UK Government, UK's Online Harm White Paper, weil die freie Rede auch weiter eingeschränkt werden soll, auf den sie sich auch positiv beziehen. Und was ich halt interessant fand, war einfach, dass wir halt sozusagen bereits progressives Framing in die Forschung der Far-Right-Studies hier mit einfließt. Und das macht mir halt sehr Angst, weil der Rapport halt an vielen Stellen in Medien wiedergegeben wird und an wichtigen Schaltstellen der sagen wir mal, Ideenökonomik wird das halt verbreitet. Und das ist halt vergiftend für die freie Rede, wenn halt Konzepte wie Hate Speech übertrieben stark dargestellt werden. Ja, der Werbeeffekt ist vielleicht nicht zu unterschätzen, wenn jetzt bei Reddit so viele Studien gemacht oder über Reddit so viele Studien gemacht werden, dass dann da die Inhalte irgendwie teilweise aufgegriffen werden von diesen Studienmachern, dann hat das ja eine größere Wirkung als bei den eigentlichen Mitlesern oder so vielleicht. Ne? Such repressive measures intended to protect the fundamental rights of minorities and other targets of far-right violence, harassment and abuse must be carefully balanced with the protection of fundamental rights of freedom of expression within the law. Otherwise, the risk that users' ability to express entirely legitimate political actions will be limited and acceptable range of opinions can be aired on mainstream social media platforms will be unfairly reduced. Also die acknowledgen das auch, dass das, was sie machen, gefährlich ist, schreiben aber an anderer Stelle, dass das größte Problem ist, dass Sachen gesagt werden, die recht sind, die vollkommen legal sind und dass man da mehr danach schauen muss, wie man das einschränken kann. Wo ich mir gedacht habe, ihr habt sie doch nicht alle. Leute sagen schon bereits auf den stärkeren Hate Speech Gesetzen, die wir in Europa haben, noch immer legale Sachen und das ist eins eurer Hauptprobleme, dass ja das nicht kriminalisiert ist. Wo ich halt das Gefühl habe, die Luft wird da ganz eng. Also was ihr machen wollt, ist eine Verengung des Diskurses. Und ihr tut es nur scheinheilig mit reinschreiben, dass es ja, dass man aufpassen muss, dass die freie Rede nicht kaputt geht. Und ja, das nächste Ding ist, aus der Extremismusforschung weiß man, desto mehr repressiv du halt auch auftrittst, desto mehr sehen sich so Gruppen halt auch unter Ausschluss. Das heißt, wenn eine Extremistengruppe sich nicht organisieren kann, und ihr Forum hat oder ihren kleinen Twitter-Account, dann machen die eher noch mehr Unfug, also machen irgendwelche gewalttätigen Aktionen und wenn sie halt damit sich beschränkt, also wenn sie eher sich darum kümmern, dass halt ihre Infrastruktur läuft und dass ihre Kommentarspalte frei ist und inhaltliche Debatten geführt werden, dann sind sie halt friedlicher. Das bedeutet, dass so mehr du halt den Diskurs einschränkst, desto eher hast du halt auch Leute, die es ins echte Leben raustragen. Und das ist halt schade. Aber ja, mal gucken, was aus der Richtung noch kommen wird. Also, ja. Ja. Das wäre es dann auch schon soweit. Haben Sie eine Gegenmaßnahme gefordert, nämlich Verbot oder was? Sind Gegenmaßnahmen gefordert worden sozusagen gegen die Entwicklung? Sowas wie NetzDG ausweiten, große Tech-Firmen sollen kleineren Tech-Firmen unter die Arme greifen. Man braucht zivilgesellschaftliches Engagement, aber auch Gesetze. Also die wollen Full Spectrum Dominance of Conservative Ideas. Also die wollen zivilgesellschaftliche Aktionen, die wollen Gesetzesinitiativen, die wollen, dass der repressive Staatsapparat stärker wird, die wollen, dass die Firmen selber mehr drauf achten, was gepostet wird. Also ja. Ja, also, Gegendruck, ne? Ja, Gegendruck halt auf allen Kanälen, nicht nur irgendwie, komm, wir machen mal ein Gesetz, sondern wir brauchen Ich bin hier, wir brauchen mehr NetzDG, wir brauchen Tralala, also das ist ja nicht so eine Methode, an die ich glaube. Oh Mann. Ja, also. Ach gut, blaue Narzisse, kompakt online, Frauen, Panorama, freie Welt, freie Presse, Journalistenwatch, junge Freiheit, Philosophera Perenes, P-News, Politikstube, Sezession, Tichys Einblick zuerst, Akadi-Magazin, Staatspolitik, unser Mitteleuropa, Michael Mannheimer. Zum Beispiel Sezession und Tichys Einblick haben nicht so viel miteinander zu tun. Junge Freiheit und Sezession haben auch nicht so viel miteinander zu tun. Junge Freiheit ist schon deutlich rechter, aber halt nicht. Tichy ist also nicht rechts, muss ich mal sagen. Ja, Tichy ist konservativ-liberal und Junge Freiheit ist schon rechts, aber die haben sich hart drum erkämpft, dass er halt nicht komplett in den Rand gestoßen werden. Und es muss halt auch irgendwo für Konservative ein Outlet geben. Und du kannst Kompakt Online nicht mit Ach Gut vergleichen. Sorry. Ja, also Old Media. Und dann, weißt du, Old Media, ja, das ist ja eine extra Begriffskategorie, die wird ja nicht Far Right genannt, aber weißt du, im Satz oben drüber steht, and added for additional Old Media Outlets and Blogs that we had identified in our research looking at the German Far Right over the last years. Ja, wow. Und Freitag.de, fucking Freitag.de ist Mainstream Medien. Taz Mainstream. Ja, meine Güte. Ja, ja, ja, stimmt. Weil die immer morgens von Morgenmagazin zitiert werden, ne? Ja, also das Taz, okay, aber Freitag hart. Ja, Taz würde ich auch noch durchgehen lassen, weil meine Güte, ich muss nicht hart sein, aber Freitag als Hauptstrommedium bestimmt. Schon wieder Murmeltiertag. Hochschullehrer sehen Meinungsfreiheit an Universitäten in Gefahr. Ja, hier ist gerade eine Umfrage, beziehungsweise die Hochschullehrer haben sich dazu Wort gemeldet. Da ist der Artikel. Ja, also es ist nicht nur so, dass das irgendwelche Bürger und Rechten so sehen, sondern offensichtlich auch die Hochschullehrer selber und haben sich da, wie gesagt, an die Öffentlichkeit gewandt, dass man das mal wahrnimmt. Scroll da mal rein, ich finde den Artikel jetzt auch so schnell nicht. Umfrage. Ja, okay, und dann sage ich noch mal ein bisschen was dazu. Und zwar hatte ich das schon gelesen und diese Woche auch verteilt, vor allen Dingen wegen diesem Bereich hier draus, wo sie hier sagen, dass irgendwie über 70% der Leute gesagt haben, sie möchten keine Gendersprache. 74% glauben, damit auf erheblichen Widerstand zu stoßen. Wenn sie diesen Wunsch äußern, ne? So, das irgendwo, also das sind auf Gender zu verzichten. Ah ja, 72%, man sollte sich gendergerechter Sprache verweigern dürfen. Zum Beispiel Studenten sagen statt Studierende. Und das ist ja auch schon so ein Ding, was sie halt als unumstößbar, und das muss auf jeden Fall sein, um die Leute richtig zu erziehen und so haben. Ne? Also, und da gibt es ja lauter solche Dogmen, die da jetzt durchgezogen werden bis zum Abwinken. Und das ist halt eben so mit das größte Ding, zumal ja auch mir seit der Thüringen-Geschichte bei Twitter wieder einige Leute irgendwie erzählen sollten, das wäre Schwachsinn, wenn ich behaupte, dass diese Gendersterne und so halt linksextremistischer Punkt ist irgendwie, um zu gucken, ob die Leute schon auf Linie sind und so, die da immer mehr da irgendwie hintuckern und sich da schon drüber aufzuregen, als würde die ganze Gesellschaft in den Arsch gehen, wenn man sich nicht solchen Sprachdiktaten irgendwie unterwirft. Und das wäre ja nur gute Manieren und gutes Verhalten und Rücksicht nehmen auf andere Leute und so ein Bullshit. Und ja. Aber ja, ich habe irgendwo gelesen, dass bei so einer Gruppengeschichte, dass besonders den jüngeren und den kleineren Jugendlichen, ich glaube, es ging um Jugendliche, doch Schwierigkeiten auch bereitet hätte, diese Sprache alleine einfach einzuhalten, korrekt zu sein. Das macht jedem Schwierigkeiten. Kein Mensch kann das machen. Wir sehen ja schon immer bei diesen Vorträgen da im Bundestag, wie die Leute darüber stolpern, schon allein auf dieses liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wird auch meistens endet das in liebe Kollegen und Kollegen. Also andauernd eigentlich. Ja. Weil das ist ja auch Quatsch. Kein Mensch kann so vernünftig reden. Dass die Lehrer heute Schüler und Schülerinnen mit SUS abkürzen. Ja. Die SUS. Ja, also es ist vielleicht doch was im Busch, ne? Wo immer behauptet wurde, wäre nicht. Ne? Ja, und das finde ich hier eine ganz interessante Liste. Geht um die Colleges in Amerika, die ja, die wenigste Free Speech, die geringste Meinungsfreiheit ermöglichen. Und da steht an dritter Stelle doch glatt Harvard in der Liste. Also die mit dem besten Ruf im Prinzip. Und das ist ja schon auch ein bisschen erstaunlich. Denn, ja, aber Harvard hat ja kaum Einfluss in der echten Welt. Also das ja, geht genau. Also gar nicht. Also Harvard, also nee, hat man auch noch nie was von gehört oder so. Wenn man da, wo Wissenschaft sein sollte, irgendwie nicht mehr frei sprechen darf, ja, das ist irgendwie... Ja, aber das hat, nur weil dort die Eliten, da kommen Generationen ausgebildet wird, heißt es nicht, dass sie irgendwie beeinflusst werden, wenn die bestimmte Ideen nicht mehr aufsagen dürfen, weil progressive Meinungsverbote aussprechen. Das wird keinerlei Konsequenzen in der Zukunft haben für die USA oder für die Studenten, die aus Europa dorthin gehen. Also das ist aber... Also, nee, also ich sehe da kein Problem mit, also gar nicht, also es ist aufgebauscht von den Rechten, also Harvard, was ist das schon? Ja, was ich hier vor allen Dingen interessant fand, ist auch, welche Universitäten, hier ist nicht Harvard mit dabei, also liebe Leute, geht lieber nach Yale. Das ist einfach besser. Hatten wir ja drüber geredet, was du, glaube ich, jetzt nicht gehört hast. Pass auf. Ja, okay. Ja, sonst kannte ich aber ehrlich gesagt auch keine von den Universitäten. Ja, Portland halt, ne? Portland ist ja so SJW Central da in Amerika. Achso, das ist auch City of Furries, habe ich heute gesehen. Kommen wir vielleicht noch zu. Und die Free Speech Union is an UAK-based non-partisan mass membership organization stand up for the speech rights of its members. Das ist eine neue Organisation, die sich um freie Rede in UK kümmert. Und ich habe bisher nicht allzu viel über die gelesen. Ich kenne die Leute nicht, die involviert sind. Aber ich dachte mir einfach so, freie Rede, da war ich sofort getriggert und dachte mir, ich bringe euch das mit. Also, in Deutschland bräuchte man sowas auch, aber ich, keine Ahnung. Das müssten irgendwelche Affen machen, was sonst macht es eh keiner. Und die Affen haben alle einen Job. Deswegen, ja. Ja, Frau Künast kämpft immer noch gegen den Hass im Netz, der gegen sie so verbreitet wird. Und ist mal davor gezogen. Und diesmal hat sie gewonnen, zweimal sogar. Und das andere Ding in Berlin hat sie auch schon gewonnen. Ja, und die schafft es jetzt, dass die Regeln dann noch ein bisschen strenger werden, scheinbar. Ja, naja, also worum es jetzt hier bei dieser Sache, das Interessante an dieser Sache war ja jetzt, ursprünglich ging es ja um die Herausgabe von irgendwelchen, dass sie irgendwie ermitteln konnte, wer sie da beleidigt hatte. Und diese Sache, da geht es aber jetzt, und ich weiß, also vom Datum her ist es schon ein neuer Artikel, aber ich krieg's ehrlich gesagt nicht mehr zusammen, weil hier geht es jetzt wiederum um das Zitat, was damals da in diesem Facebook-Post irgendwie drin war und jemand, der das noch verbreitet hätte, dass das Zitat irreführend wäre. Und da gibt es einmal 10.000 und einmal irgendwie 1.000 Euro oder so Strafe gegen diese beiden Leute wegen diesem Zitat, was irgendwie nicht ganz sinnhaft, so wie Frau Künast meinte, dass es den Sinn haben sollte oder so, da gebracht wurde. Ja, und das finde ich auch von daher interessant, weil irgendwelche Scheiße zu verkürzen, damit sich ein falsches Bild ergibt, ist auch Handwerkszeug von unserem wunderbaren Journalismus. Also das passiert jeden Tag andauernd zu sämtlichen Themen. Dass man, ja, narrative Bilden ist Handwerkszeug, absolut. Ja, dass man vom Lindner irgendwie die Hälfte irgendwie weglässt oder so, um irgendwas zu erzeugen oder so. Es geht eigentlich nicht ums Weglassen, es geht ums Zuspitzen. Nicht ums Weglassen, wirklich. Ja, es geht um alles. Es geht um Verzerrung von Aussagen, um dann zu sagen, hier, guck mal, was der jetzt hier irgendwie meinte und so. Irgendwelche Dinge in den Raum zu stellen halt. Ich sag mal, man kann ja, ich meinte das, wenn man seriös ein Narrativ spinnen will, was man machen kann, eben dann macht man das so. Okay. Ja, und die haben da jetzt für auf die Schnauze gekriegt wegen Facebook-Kram, aber ich wette, wenn man das wirklich konsequent durchziehen würde, dann hätte irgendwie die Hälfte von Journalisten 10.000 Euro Strafe schon bekommen für alles. Also, so viel, ja, steht da nicht genauer, ne? Was denn? Was, ja, was steht da schon, aber ich habe es nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, zu diesem, was da jetzt das Problem an diesem Zitat jetzt gewesen sein soll. Ich krieg's nicht auf die Reihe und sie haben auch geschrieben, dass da noch, dass man dagegen noch Rechtsmittel einlegen kann und wahrscheinlich wird das dann auch passieren oder so, denke ich mal. Also es ist halt dieses Narrativ von dem, wo sie gesagt hat, wenn keine Gewalt im Spiel ist, also Sex von Erwachsenen mit Kindern. Und ja. Der hat daraus gemacht eben, dass sie das auch okay findet. Also ja, genau, so darum geht es so, wahrscheinlich, ja. Ja, ich meine, ja, okay. Finde ich auf jeden Fall nicht strafwürdig, sozusagen die Aussage. Ist vielleicht eine Fehlinterpretation, aber mehr auch nicht. Ja. Na, die Richter sehen es anders, offensichtlich. Ja. Genau, der Seehofer ist vom Bundesverfassungsgericht geladen worden. Erstaunlicherweise, weil das Verfassungsgericht beschäftigt sich doch mit so einer Pillepalle eigentlich gar nicht. Aber er hat irgendwie die AfD bezeichnet. Warte mal, was war das? Wo war das denn nochmal? Nicht extremistisch? Staatszersetzend. Staatszersetzend, ja. Und jetzt soll geprüft werden, geklärt werden, ob das denn der Verfassung widerspricht. Ja, soweit ich das verstehe, geht es ja größtenteils darum, wo er das getan hat. Nämlich wohl auf der Seite, Internetseite oder in der Pressemitteilung von seinem Ministerium. Und das soll wohl nicht gehen, nach dem, was Sie hier meinen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch fürs Verfassungsgericht dann eine Sache, okay. Weil ja, das ja dann das Ministerium ist ein Organ von der Verfassung und ja, stimmt. Das ist dann nicht für ein Amtsgericht irgendwie vorzusehen, das dann irgendwie zu entscheiden, ob das dann okay wäre oder so. Mhm. Also es geht ja eigentlich gar nicht so sehr darum, dass er das gesagt hat, sondern darum, dass es irgendwie über Kanäle des Bundesinnenministeriums quasi verbreitet wurde, was dann halt eine politische Aussage von ihm irgendwie ist, wüsste ich jetzt auch nicht, dass sowas jetzt tatsächlich so ist, aber scheinbar hat da jemand von der AfD das irgendwie ja, so verstanden, auf jeden Fall. Ja, das ist eine heftige Darstellung auf der Staatsseite, aber neutral müssen die, glaube ich, nicht mal sein. Nee, die aktuelle Regierung kann da jeweils nicht eine Färbung reinbringen. Aber scheinbar doch, also gucken wir mal. Ja, als Tatsachenbehauptung wird das aber sicher nicht gewertet werden können. Ja, hier hat mal wieder jemand gemerkt, dass das mit den Blocken auf Twitter vielleicht doch nicht so schlau ist und die Blocklisten vor allem dann auch verteufelt. Ja, andere Leute sehen das als Grundrecht oder so, als Menschenrecht an, Blocklisten oder Blocks machen zu können. Und hier wird halt dagegen geredet. Ja, nicht zuletzt wegen Persönlichkeitsrechten und so weiter, aber eben weil auch die freie Rede dabei kaputt geht. Ja, ist vielleicht ein Lesetipp einfach nur. Ja, es ist vor allem auch also der Herr Dieringer, den wir ja auch schon öfter hatten hier, der den Artikel geschrieben hat, der befürchtet halt auch einen Bruch des Datenschutzrechts, dadurch, dass du bei einer Blockliste ja personenbezogene Daten halt im Batch weitergibst, sozusagen. Ist halt fragwürdig unter der momentanen Datenschutzgesetzgebung. Ja, es ist aber auch eine armselige. Und wir GEMA-Gate-Leute sind ja alle auf mindestens 60 Blocklisten. Absolut. Also von daher, da macht uns so schnell keiner Konkurrenz. Ja, wir waren ja schon auf den ersten sozusagen, dementsprechend. Ja. Ja, der Herr Höcker. Der Herr Höcker ist der Rechtsanwalt und da gab es jetzt eine kleine Kontroverse mal wieder über den Herrn Höcker, weil der Jan Böhmermann ein Bild von ihm verbreitet hat, wo er bei diesem Kongress der alternativen Medien von der AfD im Bundestag zu sehen war, beziehungsweise nicht direkt im Bundestag, sondern bei der Veranstaltung danach mit Milo Yiannopoulos. Und in Konsequenz des Ganzen, ich springe das nochmal kurz, ich komme aber gleich darauf hin zurück, soweit ich das verstanden habe, gibt es da einen Zusammenhang zu diesem hier, weil nämlich dann er hier, ich wusste das gar nicht, aber er war wohl Sprecher von der Werteunion, von der CDU und hat hier jetzt seinen Rücktritt erklärt wegen also wirklich massiver Kampagne gegen ihn mit gefälschten Memes und allen möglichen richtig heftigen Sachen da irgendwie in seinem Privatleben rumgeschnüffelt und wirklich halt eine Hasskampagne im Endeffekt gegen ihn da gestartet. Ja, zentral ist ja auch, dass man behauptet hat, er habe damals bei dieser inzwischen aufgelösten Firma Migrantenschreck praktisch sich eine Waffe bestellt. Okay. Und das haben Leute dann auch angeblich dokumentiert. Ja, und er hat ganz klar gesagt, nee, ich habe die nicht bestellt. Die ist zwar auf meinen Namen bestellt worden, aber mit alten Daten. Und die ist auch von mir nicht bezahlt und nicht erhalten worden und so weiter und so fort. Aber das hört wieder mal keiner. Man hat nur gehört, der hat bei einem rechtsradikalen Online-Shop eine Waffe gekauft. Also wie das halt leider in der heutigen Medienwelt so ist. Ja. Genau, und bei diesem Kongress, da waren Ebel und ich ja auch anwesend und deswegen kann ich ja auch seine Darstellung von den Sachen, dass er sagt, er hat dann einen Vortrag gehalten über journalistische Ethik, kann ich absolut bestätigen. Also ja, das ist definitiv ja, so gewesen. Das war ein guter Vortrag. Er ist auch hart ins Gericht gegangen teilweise mit den Leuten. Und auch mit Bannon. Also ich war noch ganz verwundert, dass ich da dann bei der AfD hock und dass die Bannon nicht abfeiern, sondern dass da ein Redner steht, der halt Bannon auch und Breitbart scharf kritisiert hat. Und ich mir dachte, das verstehe ich jetzt nicht. Also bin ich geistig nie mitgekommen. Also ich habe noch lustigerweise gesagt, Breitbart man bad, geil. Also so habe ich den Erinnerung. Also, und ich bin jetzt kein Fan von Bannon, aber ich dachte halt einfach, das ist wie wenn du bei einem Atheisten hockst und irgendwie, keine Ahnung, Richard Dawkins schlecht wegkommt, wo du dir auch denkst, verstehe ich nicht. Also. Ja. Und journalistische Ethik ist ja auch unser Kernthema. Von daher hat er schon eine gute Sache gemacht. Also, guter Mann auf jeden Fall, der Höcker. Und auch, also, dass er halt eben auch versteht, dass man zu solchen Leuten dann auf jeden Fall auch hingehen muss. Ne? Ich meine, wir waren ja auch da, aber wir haben da ja keinen Vortrag gehalten, wir haben da nur zugehört. Aber gerade wenn man halt von sowas halt Bescheid weiß, was da die Sachen halt sind, dann ist das ja umso wichtiger. Andere Leute, irgendwelche Heinis, kriegen dann nur irgendwie Beinschlottern und rufen laut Faschisten, keine Ahnung wie was. Und damit ist auf jeden Fall niemandem geholfen. Ne? Aber ja, man setzt sich auf jeden Fall potenziell. Ich meine, das Problem haben wir ja teilweise auch, wir sind ja zum Glück wenig bekannt, aber wir mussten uns ja auch schon von irgendwelchen Hörnis da vorwerfen lassen, dass wir da gewesen sind. Maze Mütze. Ja, das ist ein ganz so komischer Verein von. Das heißt übrigens auf Deutsch Labyrinth. Maze. Ja, vielleicht meint er auch dieses andere Maze, das, was so viel wie zerstäubtes Aerosol irgendwie heißt. Aber der YouTuber Willkommen im Neoliberalismus, der hat ja auch schon Probleme mit Maze-Matze und der ist ultra links. Also das fand ich auch okay. Irgendwie lustig. Guckt den nicht, guckt bitte den Typ nicht. Ich habe mich so schrecklich aufgeregt. Ich hatte einen Blutdruck, ich musste gleich, also Fefe, mal wieder Fefe, der Urgestein des Internets. Liebe Linke unter meinen Lesern, hier ist der Grund, warum euch niemand lieb hat. Natascha Strobel zur Hufeisentheorie. Die Frau Strobel hatten wir auch schon öfters, das ist eine selbsternannte Nazi-Bekämpferin aus Österreich. Und die hat, glaube ich, mal wieder, ich glaube, Anne Will war der Anlass, da hat sie dann so ein Thread gemacht über die Hufeisentheorie und Pfeffer hat sich den angeschaut. Erster Tweet, pauschale Abwertung und Diffamierung aller anderen. Ach was. Zweiter Tweet, ad hominem. Dritter Tweet, Hitler, na gut, Globke, funktional das Gleiche. So sieht bei der Linken inhaltliche Auseinandersetzung aus. Ist ja komisch, Fefe, wie kommt denn das, dass die Leute alle AfD wählen? Dabei haben wir sie doch jahrelang als Idioten und ungebildete Halbaffen beschimpft und ihnen ins Gesicht gespuckt, ein unerklärliches Mysterium. Werden wir wohl nie herausfinden, die sind halt alle doof, diese unterbelichteten Proleten. So ein ähnliches Phänomen haben die Rechten auch, wenn sie Obdachlosen zurufen, sie sollten sich halt einen Job suchen. Und dann verstehen sie nicht, wieso die alle SPD wählen, ein unerklärliches Mysterium. Werden wir wohl nie herausfinden, die sind halt alle doof, die faulen Proleten. Fand ich eine sehr schöne Stellungnahme dazu. Und zeigt, dass ich glaube einfach, die denkenden Leute haben langsam aber sicher zu viel von diesem ganzen Blödsinn. Also die Leute, die noch in der Lage sind, außerhalb von den Schienen von entweder AfD oder Linker oder ARD oder ZDF zu denken, dass die wollen einfach nicht mehr. Die wollen nicht mehr ständig sagen, wie hier, guckt doch selber, ihr macht das doch selber. Wie das die Frau Wagenknecht gesagt hat bei Anne Will. Es ist eure Schuld, dass die AfD so groß ist. Warum macht ihr da nichts dagegen? Und warum versucht ihr immer wieder mit den gleichen Taktiken, halt, die sind ja Idioten und ungebildete Halbaffen, warum versucht ihr das immer wieder und die werden immer größer? Werden wir wohl nie herausfinden. Sind halt alle doof, die unterbelichteten Proleten. Ja. Fefe. Zu empfehlen. Die, wie war das? Die Kacknerd-Piggy da, hat ihn mal jemand genannt. Oh. Ist das von mir? Nee, oder? Ich glaube von Abel, oder? Ah, ich war gemutet. Oh Gott. Reich, weiß, hetero und trotzdem links. Und das Lower Class Magazin hat zu diesem Artikel zu sagen, die einzigen Linken, die man in der Zeit kennt, sind Rich Kids, die ein bisschen humanistisch angehaucht sind. Links gleich Bewegung der Unterdrückten und Ausgebeuteten zur Erkämpfung einer Welt ohne Knechtschaft. Links gleich nicht Mindestlohn ist okay und ich helfe gern mal anderen. Nein, hier wird halt ich finde es halt spannend, dass hier reich, weiß, hetero und trotzdem links, dass diese postmoderne Linke, dass sie gleich mal wieder von der marxistischen Linken oder von der klassischen Linken halt ins Kreuzfeuer genommen wird. Also ja, das war es auch schon. Ich habe den Artikel selber nicht gelesen, weil ich zu viele Artikel in die Richtung gelesen habe. Ich fand es nur klasse, dass sich das Lower Class Magazin aufgeregt hat. Und ist, glaube ich, gar keine Aufregung, Abel. Ich habe da nur quer gelesen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eher so, hallo, das ist das neue Ding. Ich bin reich, ich bin weiß, aber ich stelle mich trotzdem meinen Privilegien und leiste Abbitte. Habe ich unter einer Kabarettistin gesehen, die meinte so was Ähnliches, nämlich, dass er das auch komisch findet, wenn sie ihren Freunden sagt, dass sie eine Person of Color wäre. War eine Weiße, ne? Tatjana McGrath. Wie gehe ich mit Frauen um, die Feminismus unnötig finden? Ins Toleranzcamp. Von einer alten Bekannten, wie wir oben sehen, Mirna Funk, wir erinnern uns an Mirna Funk, der weiße Mann bäumt sich nochmal auf wie das Tier vor dem Tod. Und hier geht es halt jetzt mal nicht um die Männer, sondern um die anderen Schweine, nämlich Frauen, die nicht loyal genug den Feminismus vertreten. Wir machten ein bisschen Smalltalk, bestellten Getränke und das Essen. Und als alles nach 15 Minuten auf dem Tisch stand, sagte sie zu mir, ich finde die Quote unnötig. Sexismus habe ich noch nie erlebt, sondern nur große Unterstützung von Männern erfahren. Das große Problem sind die Frauen selbst. Sie stehen sich im Weg, sind illoyal und schaden sich gegenseitig. Ich starrte auf meinen Teller, rollte traurig die Pasta auf meine Gabel, verdrehte vor Erschöpfung die Augen. Und habe mir überlegt, wie ich ihr jetzt schaden könnte für dieses frevelhafte Argument. Verdrehte vor Erschöpfung die Augen, ohne dass sie es sehen konnte und antwortete nur, ja, das mit der fehlenden Loyalität ist wirklich schade. Die Zeiten, in denen ich mich in einen direkten Schlagabtausch begeben habe, sind mittlerweile vorbei, auch wenn man das von mir anders erwarten würde. Längst habe ich verstanden, dass es hier um ihre persönliche Erfahrung geht. Wie könnte ich ihr diese absprechen? Was ich aber tat, war, das gemeinsame Projekt, an dem wir miteinander hätten arbeiten sollen, noch am selben Abend abzusagen. Wissend darum, dass eine Zusammenarbeit mit einer Frau, die keine Notwendigkeit im Feminismus sieht, die Quote ablehnt und selbst zu jener Illoyalität neigt, die sie kritisiert, für mich keine... Und sich damit selbst, sag ich da nur. für mich keine Zukunft hat. Wie könnte ich ihr während eines einstündigen Mittagessens verdeutlichen, dass sie die tief im System verankerte Misogynie längst verinnerlicht hat? Wie könnte ich ihr erklären, dass die zu jener Frau geworden ist, die sie so harsch kritisierte? Rückblickend hatte ich Glück. Ich hatte Glück, dass sie so offen war, dass sie keinen Hehl aus ihrem Antifeminismus machte und ich durch ihre Ehrlichkeit eine klare Entscheidung treffen konnte. Nämlich mir selbst zu schaden. Alter Schwede, ey. Also bei BBC sind 8% in Deutschland für Feminismus. Nicht mehr. Aber ihr wisst jetzt, was ihr tun müsst, wenn Leute euren ideologischen Standpunkten nicht den Kadavergehorsam erweisen, werdet sie einfach los. Werft sie aus eurem Leben und umgebt euch nur mit Ja-Sagern und Leuten, die das Gleiche denken wie ihr. Dann wird schon alles in Ordnung kommen, wie mit dem Angriff. Oh mein Gott. Ein Mann zum Mann, eine Frau zur Frau. Ein paar anatomische Kleinigkeiten? Der liebe Gott? Die Gene? Oder ist die Biologie gar nicht so entscheidend? Und es geht in Wahrheit um etwas ganz anderes. Nämlich um Kulturmarxismus. Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall. Sozialkonstruktivismus, Blank-Slate-Theorie, lange widerlegt. Ja. Aber irgendwelche Leute glauben es immer noch und generieren ihre ganze wissenschaftliches Leben darüber, über Dinge, die ja nicht als per Natur eigentlich schon nicht sein können. In dieser Frage herrscht Krieg. Genderwissenschaftlerinnen wie Paula Irene Villa werden immer häufiger im Netz attackiert. Bitte, liebe Frau Villa, versuchen Sie nicht, Ihre gestörte Haltung gegenüber der Natur und der Gesellschaft zu einer Wissenschaft zu machen. Sehr geehrte Frau Professor Dr. Villa, im Gegensatz zu Moment. Dieser erste Anwurf ist doch völlig okay. Wo ist das ein Angriff gewesen? Da war doch noch ein Bitte drin. Das war einfach eine Aufforderung, mal nachzudenken, was du tust. Das ist kein Angriff. Wie weit sind wir denn schon gekommen? Guten Tag sagen ist vielleicht morgen schon ein Angriff. Alter. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Sinnvollen Beschäftigung nach und habe keine Zeit, mich über einen so kranken, unwissenschaftlichen Schwachsinn wie die Gender-Ideologie zu unterhalten. Mir geht das schon nah. Ich finde das schon, ich spüre das auch immer körperlich. Wird mir echt ein bisschen flau. Gender. Ja, aber Englisch, wenn ihr da flau wird, das ist wie jemand, der Multilevel-Marketing mitmacht, schon 10.000 Euro investiert hat und sagt, mir wird flau, wenn jemand sagt, dass das ein Schneeballsystem ist und dass ich hier raus muss. Aber ja. Nicht. Was steckt hinter diesem Begriff, dass er solche Aggressionen auslöst? Gender meint, dass die Geschlechterdifferenz, weiblich zu sein, männlich zu sein, Frau zu sein, Mann zu sein, nicht etwas ist, was ausschließlich sozusagen jenseits des Sozialen von irgendwie einer Natur festgelegt ist, sondern dass die Geschlechterdifferenz, die Geschlechtlichkeit etwas ist, das wir auch machen. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, dass das den Ärger produziert. Den Ärger produzieren die Leute mit ihrer Beharrlichkeit, damit dass sie politische Ziele verfolgen wollen. Ja, und vielleicht auch mit den Kosten oder so. Das ist das, was die Leute ärgert. Vor allen Dingen, was die Dame sagen, das meint mit dem, oder so. Das ist mit dem auch. Das auch wird ja dann ziemlich schnell immer zum ausschließlich bei den Leuten. Ja, genau. Das ist ja das Problem. Also die Genderista Extremistas, also die Hardcore-Kulturmarxisten, das ist das Problem. Ja. Ja, und halt der Versuch, das auch einer Lebensrealität überzustülpen, die halt für 99% der Menschen keine Relevanz hat. Also so. Also die Aussage, dass die Leute was dagegen hätten oder dass irgendwie da Hass produzieren würde oder so, das stimmt so nicht. Das hat andere Gründe. Die Begleitumstände eher. So lernt man von klein auf, die Welt in zwei Geschlechter zu teilen. Bei Farben, Berufen, Rollenbildern. Ja, das lernen die Leute alle. Ne? Das ist nur wieder von außen. Die lernen das nur. Und das, normalerweise wäre das gar nicht so. Aber es ist die Gesellschaft. Aber erstmal sag auch. Und dann direkt mit so einem Statement rauskommen, als wäre es ein faktisches Statement. Sportarten und beim Pipi machen. Theresa und Daniel haben Gender Studies als Studiengang in München gewählt und beschäftigen sich wissenschaftlich mit Geschlechterdifferenzen und Rollenbildern. Warum interessiert sie das? Die Motivation, die halt auch eben einfach dahinter steht, ist, bestimmte Verhaltensweisen im Alltag erklären zu können. Könnt ihr aber nicht. Tut mir leid, lernt ihr doch nicht. Geht lieber ins Incel-Forum, die haben eine bessere Trefferquote, aber ohne Scheiß. Ja. Die lernen das ja schon, aber es hat keine Hand und Fuß. die aufgrund von Geschlecht passieren. Also es gibt ja nicht nur so Ideale männlicherseits und weibliche Ideale, so wie wir sie jetzt in Form dieser Magazine gefunden haben, wie sie in den Medien stark repräsentiert wird, sondern es gibt queere Formen von Geschlechteridentität. Queere Formen. Das bedeutet, was sozial und kulturell entsteht, kann sich auch ändern oder sogar auflösen. Ja, aber das ist ja gerade das Ding. Diese Rolle vom Sozialen, die ihr so über beansprucht, die ist nicht gegeben, so krass, wie ihr das meint. Facebook kennt mittlerweile 60 unterschiedliche Geschlechtsidentitäten. Damit wär's ja dann bewiesen. Die Welt kennt Conchita Wurst und das Finanzamt die Gleichstellung homosexueller Paare. Doch gegen die veränderte Gender-Realität formiert sich Widerstand. Die Gegner demonstrieren wegen neuer Lehrpläne, verbreiten die Hasskommentare und Hyperventilation. Gender-Realität? Nee. Die Realität hat sich nicht verändert. Das passt auch nicht so auch. Das ist einfach Quatsch. Nee. Brillieren in Talkshows, wie die Journalistin Birgit Kelle. Wir gendern quasi die Sprache, wir zensieren einzelne Worte, weil immer irgendjemand gerade beleidigt ist. Das fühlt sich vielleicht für viele Leute so an, als seien sie aus einem Paradies vertrieben worden, wo alles klar war mit dem Geschlecht. Nee, das ist nicht das Problem. Manche trauern irgendwie einer geordneten Natürlichkeit hinterher, die sie fantasieren. Da verstehe ich, dass Leute das als Verlust erleben. Das war Projektion. Die fantasieren das. Ja. Also die meisten Leute wollen da schon so insofern eine Ordnung drin haben, als dass man das nicht, wie soll ich jetzt nochmal sagen, so erfragen muss oder so, als was sie sich jetzt fühlen oder so, sondern möchten gerne auch als Mann oder Frau erkannt werden. Also die Ordnung ist schon, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, aber wenn ich mir schon allein die Kelle angucke, diesen aber Ausschnitt, den sie da gerade hatten, den sie gerade hatten von der Kelle. Ich weiß noch genau, dass sie in diesem gleichen Ding erzählt hat, dass sie damals, als ihre Kinder zur Welt gekommen ist, sich auch gedacht hat, sie schiebt die jetzt in keine Ecke so. Aber das braucht man gar nicht machen. Die gehen von selber in die Ecke. Also, ja, weil die böse Gesellschaft denen das beibringt, Chris. Lern's doch endlich. Ja, die kommen auch teilweise wieder raus aus der Ecke. Es gibt ja irgendwie jugendliche Mädchen, die sich nur noch schwarz kleiden. Also das ist ja nicht mehr mit rosa. Dann. Meine Tochter hat ein Polizeiauto. Und sie bringt das Polizeiauto zu Bett und deckt es zu. Also wie eine Puppe. Also, ja, läuft. Ja, wie war das? Die Verengung auf solche Dinge kommt doch von den Leuten. Und doch gar nicht aus der Gesellschaft. Die Leute sind doch viel individueller, als hier behauptet wird. Und diese Verunsicherung wird politisch instrumentalisiert. Sowohl die CSU als auch... Ist auch schon wieder ein Faktenstatement einfach von diesem Beitrag. Ist Fakt. Es wird instrumentalisiert. Das ist so andere Ansicht davon. Kann nicht sein, weil haben wir ja gerade so festgestellt. Ja, vor allem instrumentalisiert ist doch ein schwachsinniges Wort, es wird thematisiert. Sonst müsste man doch auch sagen, die Grünen instrumentalisieren die Klimakrise oder die Linken instrumentalisieren irgendwie den Pay Gap zwischen Arm und Reich. So, das Instrumentalisieren machen immer nur die objektiv Bösen. Die AfD ist also konservativ und rechts. Also. Es ist ja auch eine totale Verdrehung der Tatsachen, weil hier ja gesagt wird, die Leute, die die Gendersprache nicht wollen, ich verkürze das jetzt, die fühlen sich aus einer heilen Welt herausgerissen, wo es ja das Argument der anderen Seite ist, dass sie sich bedrängt fühlen. Die sind ja aus ihrer heilen Welt, wo alle immer das richtige Pronomina benutzen, rausgerissen. Ist ja genau das Gegenteil. Da gibt überhaupt gar keinen Sinn. Das ist so unglaublich. Ja, wenn, sagen wir mal, es gäbe eine heile Welt, aus der man rausgerissen werden sollte, was ist denn daran zu kritisieren, dass die Leute sich dagegen wehren? Ich wohne im Paradies und einer will mich da rausziehen. Warum soll ich das denn wollen? Die Gender Studies komplett abzuschaffen. Sie wettern gegen das Gender Mainstreaming, die Gleichstellungspolitik und warnen vor sexueller Umerziehung. Besonders aggressiv Björn Höcke von der AfD. Diese Geisteskrankheit, liebe Freunde, diese Geisteskrankheit namens Gender Mainstream ist doch ein Sonntagskind der Dekadenz. Gleichberechtigungsfundamentalisten. Weltherrschaft der Immer. Wie gleich wieder der Brunnen vergiftet wird, indem man den Höcke reinwirft. Ne? Man hätte nicht irgendeinen Wissenschaftler fragen können, der anderer Meinung ist oder so. Nee, man hat Schreihals Höcke. Super. Ja, klar. Ja, für Leute, die gerade nicht zugeguckt haben, das ist keine Aufnahme aus den 30er Jahren gewesen. Das war einfach nur eine YouTube-Qualität mit sehr schlechter Soundqualität und nochmal extra Boom drüber. Resa und Daniel kennen die Klischees und stellen sich ihnen. Sie besuchen eine feministische Frauenbuchhandlung in München. Der Laden war 1975 der erste seiner Art in ganz Deutschland. Heute sind die beiden Masterstudenten zum ersten Mal da. Und was sie noch nicht ahnen, mit überraschendem Ausgang. Ja. Wieso Frauenbuchhandlung? Weil tendenziell alle anderen Orte in dem Sinne schon auch männlich dominiert sind und geprägt sind. Das ist doch nicht wahr, ey. Alle Orte sind männlich geprägt. Warst du mal in der Frauenabteilung vom H&M? Sind männlich geprägt. Ist doch nur mehr Gays. Nein, aber die Frauenabteilung im H&M, die wurde ja von der männlichen Schönheitsindustrie, die die Frau unterjochen möchte, aufgebaut, deswegen um die Frau zu tyrannisieren. Deswegen hängen die Frauen da stundenlang rum, weil das so schlimm ist da. Ich kann die Stimme sehen. Alles, nein, aber das alles ist außerhalb von der feministischen Buchhandlung ist Unterdrückung. Also Beauty-Kram ist ja eine Psyop vom Patriarchat, um die Frau zu unterjochen. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, generell, Frauen sind eine Psyop vom Patriarchat, um die Frauen zu unterdrücken. Alter Schwede, ey. Aber es wird noch besser. Noch besser. Wie jetzt? Also doch wieder Geschlechterkampf? Wie früher? In den 70ern, als die Gender Studies aus der Frauenbewegung heraus entstanden sind? Spielt das im Studium? Das ist übrigens eine wichtige Anmerkung, auf die ihr leider nicht kommt, obwohl ihr es gerade eben angedeutet habt auch. Das, was heute Gender Studies heißt, hieß früher auch Women's Studies. Und das hat man extra umbenannt, um halt eben zu verschleiern, dass man sich da nur um die Frauen kümmern muss. Ja, das ist ein Reframing von der feministischen Bewegung. Und Gender Studies ist eine Psyop, eine Verwissenschaftlichung von Feminismus. Also, und Feminismus ist eine Psyop von Marxisten. Das konnten ja alles in den 70er schon. Hatten die schon drauf. Heute noch eine Rolle? Ja, zu oft, zu ideologisch, kritisiert der Geschlechterforscher Stefan Hirschauer. In der Öffentlichkeit stellen sich die Gender Studies in der Regel und auch an den Universitäten als eine feministische Gegenwissenschaft dar und viel zu sehr sozusagen als wissenschaftlicher Arm einer sozialen Bewegung für Frauenrechte. Ein Indiz: Beim Lehrpersonal sind die Männer krass in der Minderheit. Der Frauenanteil in den Gender Studies liegt bei 95%. Und die Überpolitisierung zeigt sich auch inhaltlich. Dabei kommen auch bestimmte Themen zu kurz, nicht? Also zum Beispiel wird es sehr ungewöhnlich sein, dass Sie mal eine Tagung der Gender Studies zu den ganz offenkundigen Nachteilen erleben, die Jungen oder Männer in der Gesellschaft erfahren. Also da gibt es sozusagen eine Einäugigkeit der Forschung. Und diese Einäugigkeit, die also der Geschichte der Gender Studies geschuldet ist, die wird dann eben auch von den öffentlichen und auch den niveaulosen politischen Kritikern der Gender Studies gerne aufgegriffen. Ja, welch Wunder. Das war ja richtig. Ja, das war ja Bayerischen Rundfunk, meine Güte. Ja, das ist ja das Problem, was die Gender Studies haben. Dass sie ja, wenn sie eine Wissenschaft, richtige Wissenschaft werden wollen, der ganze feministische Blödsinn halt nach einer Weile abstürzt. Und deswegen später wird ja auch die Frauenbuchhändlerin sagen, ich lehne Gender Studies ab, weil ja echter Feminismus ist das einzig wahre. Du hast ja gerade gesagt, das war doch klar, Frauenhassmäßig, oder nicht? Sind die Gender Studies also zu politisch? Ganz im Gegenteil, meint zum Beispiel die Buchhändlerin, eine Feministin vom alten Schlag. Also ich meine, was interessiert sich zum Beispiel an diesem Laden oder an dem Thema überhaupt Literatur oder Sachbuch von Frauen, also der feministische Blick oder sowas? Interessiert Sie sowas überhaupt oder gar nicht? Ja, schon. Ja? Aber der Begriff Feminismus ist ja auch schon so behaftet. Ja? Und jeder denkt, okay, es geht dabei nur um Frauen in dem Sinne. Wichtig ist, was man selber denkt. Ganz sicher. Aber ich muss erst mal extrem aufräumen, um den Begriff Feminismus in der negativen Konnotation, die er erfährt, verwenden zu können. Ach, schon in meinem sozialen Umfeld. Vergessen Sie es. Sie, nur Sie müssen das für sich klarkriegen. Und dann trägt sich das automatisch nach außen. Aber ich werde schon sehr geil. Das ist original Religion. Wenn ja. du dran glaubst, dann wird das und genug dran glauben, dann wird das irgendwann Wahrheit. Red nicht mit den Leuten außenrum, die Argumente haben. Red nicht mit denen, die irgendwie Fragen stellen. Glaub einfach dran und dann wird alles gut. Ja, die Formulierung, ich glaube, es ist sehr weit verbreitet, speziell in diesen Kreisen, bei Grünen, Linken, Genderleuten und so weiter und so fort. Ja. Angesprochen auf, ah ja, du machst ja Geschlechterforschung, ne? Es sind also die bösen Männer und die guten Frauen. Und ich so, Moment, nein. Ich persönlich, ja, nicht Sie, aber ich persönlich. Ich halte da von diesem ganzen Gender-Kram überhaupt nichts. Für mich ist es wirklich 40 Jahre ja. Frauenbewegung und Kampf und, ja. und Realität. Aber das wird jetzt wirklich so egalisiert. Ja? Es wird so wirklich so weichgespült. Es wird so, ja, ah, das muss so geil. Wissenschaftlich untersuchen und ich weiß nicht, was noch alles. Aber ja, ich liebe es. Die meiste Frau. Die Fari, wissenschaftlich untersuchen und ich weiß nicht alles. Ja, klar, wo man die auch so ein bisschen gegen den Staat und so weiter. Der Staat hat sich den ja praktisch einverleibt, ne? Nee, aber ich find es von der Hardcore-Feministin finde ich es geil, weil die Gender Studies sind 1:1 eine Psy-Op vom Feminismus. Ja. Und später hat man dann versucht, daraus eine tatsächliche Wissenschaft zu machen. Und daran bricht sich dann ein Haufen von der Ideologie des Feminismus kaputt, wenn man wirklich versucht, mit der Realität Kontakt herzustellen. Und genau das bemängelt ihr hier gerade. Ja. Frauenbewegung ja. ist Kampf und bla bla bla. Und dabei ist ja die Frauenbewegung auch nur eine Psyop vom Marxismus und das war's. Ich läuft. Ja, in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall, ja. Also. Ja. Mir geht es wirklich immer um die Realität von Frauen und die hat sich in diesen 40 Jahren ein bisschen verändert, aber nicht gravierend. Okay. Mit der Dame das Gespräch, habt ihr das erwartet? Also nee, der Kontrovers hätte ich es jetzt nicht erwartet. Ich glaube, wir haben dann jetzt eine kleine Zeitreise gemacht nach 1975. Wir sind 2017. Da ist eine Zeit einfach dazwischen. Aber das, was Tatsache ist, ist, dass es noch mit Kämpfen verbunden ist, die geführt werden müssen, ja. Und zwar an mehreren Fronten. Sie kämpfen gegen populistische Attacken von außen und mit den ideologischen Debatten. Am Ende geht es um nichts weniger als die Zukunft ihrer Wissenschaft. Sollten Sie nicht vielleicht mit den Leuten, die Ihre Sachen kritisieren, irgendwie sich richtig auseinandersetzen? Nein, Sie kämpfen gegen Populisten und ach, ja. Unsinn. Ja, überhaupt, dass Sie kämpfen, ist doch ein bisschen untypisch für Studenten, oder? Also für das Fach jedenfalls. Ein anderes Fach kenne ich jetzt nicht, für das gekämpft werden müsste oder so. Wir und kämpfen für die Archäologie. Ja, eben. Oder für Physik. Hm. Ah, das hast du sehr schön eingereiht, Chris. Also, the origin of the family, private property in the state, das ist ein klassischer Text von Engels und den kann man in Länge lesen und wenn man den in Länge nicht lesen will und ich kenne ja unsere Zuschauer, die wollen das eher ein bisschen verpackt haben, kann man sich hier einen kurzen Artikel durchlesen. Ich rate aber jedem, der das Wort Kulturmarxismus gerne verwendet, auch den Originaltext zu lesen, weil da wird man ziemlich aufhorchen. Hier aus dem Artikel habe ich euch jetzt, also der fast The Origins of Family, Private Property in the State, ein Stück weit zusammen. Und da gibt es ein interessantes Zitat. What will the character of the future socialist family be like? A monogamy aroused out of definite economic causes. Will it disappear when they too disappear? With the abolition of private property, the family ceases to be an economic unit. The care of children becomes the responsibility of society, as not only the marital basis of society changes, but its whole social and moral outlook. The egalitarian foundations of socialism is enhanced as all the old crap from class society is eliminated. The development of an economy of a superabundance and a democratic involvement of the population at all levels transforms the outlook of society. Also, ja, lest euch bitte den Artikel durch und ich hoffe, dass ihr euch die Zeit finden werdet, The Origins of the Family, Private Property and State zu lesen. Das ist einer von den Key-Texts, Metatext, also Haupttexten vom Kulturmarxismus. Bitte lesen. Sehr wichtig. Ja, der Standard hat mal wieder über Incels gelästert und meint, die würden immer radikaler. Allerdings haben sie dazu eine Methode benutzt, die ich ein bisschen für fragwürdig halte und die auch die Forscher ein Interview ein bisschen fragwürdig selbst bezeichnet haben. Nämlich so eine Art Hochrechnung über künstliche Intelligenz. Eine künstliche Intelligenzmaschine von Google benutzt, die gefüttert hat mit irgendwie Wortbeiträgen und verbotenen Wörtern oder sowas. Und dann testen lassen, wie das bei Reddit ist und bei 4chan und so weiter. Mit der Radikalisierung und dann haben sie da eben Steigerungen daraus errechnet. Aber fragwürdig, ne? Trotzdem nutzt der Standard die Gelegenheit, mal wieder darüber herzuziehen, dass die alle Gewalt erfüllt wären oder gewaltbereit und Frauen hassen würden und so weiter. Ja. Die Incels, eine der wichtigsten Gruppierungen der Online-Manosphäre oder was? Standard. Ja, ja so ungefähr. Ne? Sie haben es dann aber ja, auch finde ich noch ganz okay in vier Bereiche aufgeteilt. Nee, ich finde es überhaupt nicht okay. Also der Tiefpunkt von der ganzen Sache ist, dass sie dann wieder mit Pickup-Artists um die Ecke kommen, als hätte das irgendwas auch nur entfernt miteinander zu tun. Ich fand ja, dass sie das schon mal abgegrenzt haben, überhaupt ganz bemerkenswert. So. Schleicht euch, Ösis. Das war auch von Mammon, aber ich kann auch was dazu sagen. Achso, war ich aus? Entschuldigung, ich war gemutet, habe ich gesehen. Nee, ich hatte gesagt, das hier ist ein Interview von der Antje Schrupp, das sie geführt hat mit so einer Frau, ich glaube von der evangelischen Kirche auch. Und die sind eben dagegen, dass unverheiratete Väter das Sorgerecht bekommen automatisch. Die müssen sich das mal erklagen oder so vom Gericht. Ja, und sie sind aus, wie ich finde, relativ fadenscheinigen Gründen dagegen. Dass die Frau irgendwie den Mann erst auftreiben müsste oder so, dass er sie blockieren könnte in irgendwelchen Vorhaben oder so. Genau. Ja, halte ich für anscheinend halt. Ja, nö, ja. Also von der Idee her, ich kann schon verstehen, warum sie diese Idee halt haben, ne? weil das ja schon quasi die Frau in ihrer kompletten Freiheit, was sie mit den Kindern anfängt, einschränkt. Dass sie da noch jemanden anderen hat, der auch Rechte besitzt. Aber ja, dass es dann auch unangenehm ist, wenn man gefragt wird, wo denn jetzt der Vater ist, also in der Nacht oder so. Klar, das sind wir von beiden mindestens. Weil die Leute ja auch überhaupt gar kein Selbstbestimmungsrecht haben. Ne? Die sind ja alle nur Opfer der widrigen Umstände. Ne? Also. Ja. Da muss man ja Schuldigen finden. Ja, evangelische Kirche finde ich auf jeden Fall auch erstaunlich, dass die solche Dinge verbreiten. Ne? Ich kann immer nur wieder wie eine Gebetsmühle wiederholen, das Kind braucht den Vater genauso wie die Mutter. Und es ist Quatsch. Nur weil die Frau irgendwie keine Beziehung mit dem Mann hat oder so, den dafür ausschließen zu wollen. In England ist es so, dass nach einem Gerichtsurteil Väter auch adoptieren, also Männer einfach auch Kinder adoptieren können. Und da gibt es so eine Art Trend auch im Moment wohl dazu. Also, dass Männer grundsätzlich keinen Bock auf Kinder hätten, das kann man da schon mal als ausgeschlossen betrachten. Ja, und die berichten halt, da sind verschiedene Männer, die sie da vorstellen, die berichten darüber, dass sie, wie sie da Spaß dran haben, dass ihnen das gefällt und dass sie da froh sind, dass diese Regelung jetzt existiert. Ja, einer hat auch berichtet, dass er sich hat machen lassen, praktisch in Amerika, wo das wohl mit der Leihmutterschaft nicht so ein Problem ist wie bei uns oder in England. Ja. Wahrscheinlich alles Pädophile, ne? Also Quatsch natürlich, ne? Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das in Deutschland auf jeden Fall, wenn sowas in die Diskussion käme, dass das auf jeden Fall von den üblichen Verdächtigen käme. Ja, bei der Homo-Ehe ist es ja nicht so, ne? Also. Ja, aber bei der Homo-Ehe, da können ja auch Frauen heiraten. Hier geht es ja dann nur um Männer und das kann man rundheraus ablehnen. Aus Gründen egal. Selbst die Grünen wären dagegen, auch wenn sie sonst eher mit den Kinderliebhabern kuscheln. Ja, und im Bundestag haben sie noch geredet über diese Geschichte mit der Steuerbefreiung für Vereine, die sich nicht den Frauen öffnen. Wobei man eben auch fragen soll, was es soll, wenn ein Männergesangsverein der Frauen aufnimmt. Wozu, ne? Ja, und der Bundestag ist sich, wie hier steht, nicht richtig einig. Sie müssen darüber nochmal streiten wohl. Oder es haben es in die Ausschüsse gegeben wohl, ja. Also als Fördermitglied können die doch gerne eintreten, dann zahlen die so einen Beitrag. Ja. Und dann können die Männer damit irgendwie weiter wegfahren, um zu singen oder so. Das soll der Verein aber eigentlich, auch eigentlich was hier ist. Steht, ist, dass das schon durch den Ausschuss jetzt durch ist, dass sie vorgeschlagen haben, das abzulehnen, obwohl eigentlich die Leute das nicht so richtig begründen konnten. Aber die AfD-Fraktion hat natürlich dafür gestimmt und die FDP-Fraktion, was quasi das ja hier vom 29.01. heutzutage müssen es wahrscheinlich sofort zurückziehen und sich beschämt in die stille Ecke setzen oder so, keine Ahnung. Entschuldigen, ja. Buckeln. Tut uns leid, dass wir was vorgeschlagen haben, was Sinn macht, ja. Ja, ist auf jeden Fall nichts, was die Gemeinnützigkeit sozusagen wegnehmen sollte, weil es eben ja, bestimmte Gruppen immer gibt, die solche Vereine machen. Also wir müssen bei jedem Verein dann hinterfragen, sozusagen. Ja, nochmal die FDP. Möchte auch die Vaterschaftstests legalisieren, auch vor Geburt schon. Und prinzipiell ist das dann auch ein Unterfangen oder ein Vorhaben, das eher lobenswert ist von der FDP, aber dann in dieselbe Ecke eingeordnet wird wahrscheinlich. Wie auch immer, sind sie dafür und wollen das jetzt beantragen wohl im Bundestag. Und das kann ich auch nur befürworten. Ne? Bislang sind vorgeburtliche Vaterschaftstests in Deutschland nur erlaubt, wenn die Schwangerschaft aus einer Straftat. Okay. Ja, und hier hat die Zeit sich mal wieder echt erlaubt, einen absoluten Schwachsinn zu veröffentlichen. Viele von euch erkennen vielleicht schon den Namen des Autorix, der Autorix Sam Lan-Hornscheid. Lan-Hornscheid war, glaube ich, an der Humboldt-Universität Gender Studies eine ganz große Nummer und ist halt so auch so ein bisschen die Galionsfigur des Ganzen gewesen. Und die dürfte jetzt hier, also wir nehmen jetzt ja eine Extremistin und die soll bitte einen Knigge für das 21. Jahrhundert erschaffen, schreiben. Da wird sicher tolles Zeug bei rauskommen. Da sind dann so Blüten drin, wie als beschädigend angesprochene Bezeichnungen wie farbige oder dunkelhäutige, das N-Wort oder das Z-Wort für Sinti und Roma, werden dauernd wiederholt. Sie werden hingenommen in Zeitungen und Romanen. Exotisierende Bilder und Skulpturen von schwarzen Personen finden sich im Wohnzimmer. Die Beschreibung Möbel im Kolonialstil zeigt, wie unkritisch Kolonialismus noch heute besetzt ist. Diskriminierende Kinderlieder wie drei Chinesen mit dem Kontrabass werden als deutsches Kulturgut verteidigt. Was dies für die so aufgerufene Kultur heißt, wird nicht weiter reflektiert. Rassistische Bemerkungen und Anrempelungen werden ignoriert, kleingeredet oder übergangen. Bei diskriminierenden Witzen wird mitgelacht. Rassistische Metaphern wie schwarz fahren, schwarz sehen, schwarz malen, und schwarze Schafe bleiben unhinterfragt. Das sind doch keine rassistischen Metaphern. Was will. Du willst doch wohl der Lan-Hornsch, dem, dass die Wem nicht widersprechen. Ist das ein Vorname, ja? Dann. Machst du dich lustig, Mammon? Aber die Frau ist eine der führenden Koryphäen auf dem Gebiet der Gender Studies. Habe ich auch gesagt, ach du Scheiße. Lan ist sein Pronomen. Sowas wie Ulle, ne? es gibt also ein paar Regeln. Benennen Sie Diskriminierung als gewaltvolle Handlungen. Also alles, was Lannix hier böse findet, wie Schwarzfahren und so, musst du sofort als gewaltvolle Handlung kategorisieren. Ja? Also nehmen Sie Menschen als Individuen wahr und definieren Sie Menschen nicht über Diskriminierung. Die Person, die an der Bushaltestelle rassistisch-genderistisch angepöbelt wurde, statt die Kopftuchträgerin, Ausländerin, schwarze Frau, die an der Bushaltestelle angepöbelt wurde. Hm? Die einfachste Methode, Rassismus im eigenen Denken und Sprechen zu bemerken und zu überwinden, ist, Menschen in denselben Kategorien wahrzunehmen, in denen auch privilegierte Personen sich selbst wahrnehmen können, als einzigartig mit persönlichen Vorlieben und Fähigkeiten. Jeder Mensch hat einen Namen, außer alten, weißen, heterosexuellen Männern. Oh, nee, das habe ich dazu gedichtet. Beobachten statt interpretieren. Hinter einer Frage wie wo kommst du her, liegen stillschweigende Annahmen wie du bist fremd, nicht von hier, gehörst nicht zu uns, gehörst hier nicht hin. Sie macht diese Menschen zu Fremden, Das wurzelfreie Dasein ist ein Privileg von weißen Deutschen, sagte die Autorin und Journalistin Frieda Ackermann in einem Interview mit der Zeit. Dritte Regel: Respektieren Sie Menschen als Individuen. Ich finde das ganz toll, ihr Schwarzen könnt doch alle so unglaublich gut tanzen, singen und schnell laufen. Es ist ignorant und exotisierend, Menschen vor allem als Teil einer Gruppe anzusehen, außer bei alten und dieser Gruppe dann direkt oder indirekt pauschale Eigenschaften zu unterstellen. Viertens, hören Sie aktiv zu, schreiten Sie ein bei Diskriminierung. Ich habe keine Schuld, alle haben doch gelacht, weggeschaut, geschwiegen, sind weitergegangen. Es geht nicht um Schuld. In Schuld zu verharren, macht es schwierig, sich noch als Handel zu verstehen. Wie wäre es, teilen zu wollen, zu vertrauen, verstehen zu wollen? Fünftens. Verwenden Sie die Selbstbenennungen Diskriminierter. Ich soll doch aber eigentlich nicht Kanake sagen. Also, wenn ich jetzt die Selbst... Momentan sind dies unter anderem die Benennungen schwarze Person, POC, Sinti, Sternchenze und Rom, Sternchenzen, ja, Indigene. Ich kenne aber eine schwarze Person, die benutzt auch für sich selbst das N-Wort und findet es gar nicht schlimm, das N-Wort zu lesen. Dann kann ich es ja auch benutzen. Es gibt Menschen, die sich selbst mit Begriffen bezeichnen, die häufig als rassistisch diskutiert werden. Dies heißt aber nicht, dass sie als privilegierte Person dies auch tun können. Sechstens, setzen Sie Vielstimmigkeit vor privilegierter Eintönigkeit. Jede Aussage, die ein Mensch tätigt, ist in erster Linie eine Aussage über sich selbst. Sie spiegelt das eigene Weltbild, die eigene Wahrnehmung, das eigene Erleben. Privilegierte Positionen werden oft nicht explizit als solche benannt. Es gibt den Privilegierten, erzählen die Schwarzen, die Geflüchteten, die Ausländer, aber nicht die Selbstbenennung als weiß mit deutschem Pass, deutsche Staatsbürgerin. Lan, ich weiß nicht, ob du die Diskussion wahrnimmst, aber Biodeutsch, Autochton. Gibt's auch mittlerweile alles. Irgendwie, das gibt's natürlich. Also, und das wird auch reflektiert, nur das mögt ihr ja eigentlich normalerweise nicht so. Soziale Veränderungen erfordern Mut. Konkretes diskriminierungskritisches Sprachhandeln wird nicht notwendigerweise mit Applaus und Zuneigung bedacht. Ganz im Gegenteil, häufig kommt es zu emotionalen Reaktionen zur Abwehr, dass dies unnötig, unverständlich, zu kompliziert sei. Diese Aktionen zeigen letztendlich, dass eine Veränderung sprachlicher Handlung relevant ist und einen sozialen Wandel initiieren könnte. Werden Sie wirkungslos, müssten nicht allwöchentlich neutrale und objektive Menschen, vornehmlich weiße Männer, darüber herziehen. Ja, das natürlich, wenn die Leute langsam aber sicher Muffe kriegen, dass sie ständig nur noch von solchen Leuten wie Lan Hornscheid gebeutelt und gegängelt werden, egal was sie sagen, weil morgen könnte es ja schon anders sein, dann wehren die sich dagegen. Aber das ist natürlich ein Zeichen dafür, wie immer, ne? Dieser Tweet ist der Beweis, dass der Tweet von davor nötig war. Von wegen, Lan Hornscheid. Von wegen. Oh. Auf diese Weise können Sie sich jeden Tag neu einmischen. Es eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Gewalt nicht länger hinzunehmen. Sie wehren sich so gegen die Normalität zunehmender sprachlicher Gewalt in Alltagsgesprächen, sozialen Medien und Tageszeitungen. Sie tragen dazu bei, sich nicht zu gewöhnen an Gewalt, in welchen Formen auch immer. Dieser Lan Hornscheid war jetzt von der Uni... Ich glaube, die ist nicht mehr da. Die war aber an der Humboldt-Uni Gender Studies. Aber man sollte meinen, so zu sein, dass das jetzt wissenschaftlich fundierte Aussagen sind, ja? Kicher. Ja. Das sind die Aussagen einer Genderforscherin. Ich weiß nicht, was das wiederum mit wissenschaftlich zu tun haben soll. aber cool. Hier haben wir eine gute Nachricht, nämlich aus Großbritannien. Hier ist ein Mann, der hat sich lustig gemacht über Transgender. Und der ist dann besucht worden am Arbeitsplatz von Polizisten und die haben gesagt, wir können ihm zwar keine Straftat zur Last legen, aber wir sind hier, um ihnen zu sagen, dass das hateful war oder hasserfüllt war und dass sie das bitte nicht weitermachen sollten. Und hier der junge Mann in dem Bild, der hat sich dagegen gewehrt, hat gesagt, es geht ja wohl gar nicht, die können nicht hier bei mir, wenn ich nichts getan habe, können nicht Polizisten an meinem Arbeitsplatz auftauchen. Ja. Und den Eindruck erwecken, dass ich was getan habe. Und der Richter hat ihm recht gegeben. Der Richter hat gesagt, das erinnert ihn an die Stasi und die Gestapo. Und ob die Polizei nicht andere Sachen zu tun hätte, als Menschen wegen der Meinungsäußerung zu befragen. Ja, aber das ist jetzt auch wieder anti-deutsche Sentiment von dem Richter. Quatsch. Ja, also das Ding ist noch nicht ganz durch. Es kann sein, dass das noch in eine höhere Instanz geht, aber ich finde es gut, dass offensichtlich zumindest das Justizsystem noch nicht ganz durchseucht ist. Aber das ist ja gut, vielleicht doch in Schottland auch passiert, war nicht. Der ist ja sogar mitgenommen worden, irgendwie. In einem halben Tag oder sowas. Welchen meinst du jetzt? Den mit dem Hund? Nee, ein YouTuber. Goodfella, so ein Schotter halt. Sagt mir jetzt nichts, nee. Kennst du, glaube ich, aber ist nicht schlimm. Wir wissen alle, wir haben Fasching. Ihr wisst, Köln ist eine Faschingshochburg. Und wenn du jetzt mal runterscrollst, bis da ein Tweet kommt von Quattromilf, dann sehen wir auch, was der Anstoß war. Es gibt nämlich eine kleine Konditorei in Köln, die verkauft diese Sachen hier. Das muss es sein. Das ist... sind so Schoko, irgendwas mit wahrscheinlich sowas ähnliches wie Baumkuchen drin oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat unsere alte Freundin Quattromilf, bekannt aus Das System, Don Alfonso und anderen schlechten Filmen, hat das auf Twitter kommentiert. Habe gerade von einem guten Freund ein Foto aus einem Kölner Traditionscafé zugesendet bekommen. Nein, die Weißen sollen keine Ausgewogenheit abbilden. Sie stellen Nordafrikaner dar. Liebe Kaffeekonfiserie Fromm, ihr Backwerk widert mich an. Menschen sollen das sein. Ihr Backwerk widert mich an. Ihr Backwerk widert mich an. Das ist der Zustand vom Rechtsextremismus in Deutschland 2020. Nee, man das ist Schleichwerbung. Schleichwerbung für Backwerk. Also das Gebäck, sagt die Bäckerei, heißt lustige Karnevalsköpfe. Und das gibt es auch nicht nur als Persons of Color, sondern auch als Clowns und Chinesen und was auch immer. Seit den 60er Jahren wird das verkauft, das ist also Tradition. Übrigens sind die Lippen auf allen Köpfen gleich. Ja? Strukturell, also, cool. Sage ich ja nur. Strukturell. Wir haben keine rassistischen Gedanken dahinter. Uns besuchen viele People of Color und Asiaten und bislang sind keine Beschwerden an uns herangetragen worden. Genau, wir nehmen das Geld von jedem und geben jedem gerne Diabetes. Beschwert euch nicht. Die Konditorei, die seit 1893 besteht, sei laut Fromm in den 30er Jahren dafür bekannt gewesen, kein Führerbild aufgehängt und dadurch Ärger auf sich gezogen zu haben. Darauf sei man stolz. Manche der Diskussionen und Argumente heute erschließen sich mir nicht, aber ich werde es mir anschauen, sagte Fromme. Außerdem gibt es das ganze Jahr lang bei denen auch ein Gebäck, das heißt Mohrenkopf und eins heißt Othello. Das ist hier das Gleiche, nur ohne Verkleidung. Also, ja. So, übrigens hat es angefangen, dass es bei denen jetzt Review-Bombing gibt. Ja, klar, war ja klar, dass das passiert. Wenn so Leute wie Quattromilf mit tausenden von Followern so einen kleinen Bäckerei-Account ihren Followern zum Fraß vorwerfen. Aber ich muss zugutehalten, aktuell sieht es gut aus. Also hier ist zwar auch verkaufen Produkte mit klar rassistischer Botschaft und verteidigen das offen mit 18 Upvotes. Zwei Tage, also vor zwei Tagen, gibt aber auch viele positive. Also, ja. Leider können wir hier den Titel nicht ganz lesen wegen dem Archiv. The Film Industry will stay racist and sexist until we abandon period pieces. Also, wir sollen gefälligst keine historischen Filme mehr machen. weil die sind nazi-rassistisch und alles Mögliche. Also das Filme halt, wenn wir uns auf Zeiten wie 1917 zum Beispiel konzentrieren, dass da nicht genug People of Color sind und das zum Beispiel in dem 1917 gibt es wohl einen farbigen Schauspieler, einen Schauspieler of Color. Aber gut, es geht um den Ersten Weltkrieg und der war nun mal großenteils, klar haben da auch Persons of Color mitgekämpft, aber der war nun mal großenteils ein weißer Krieg und eigentlich wäre ich auch gar nicht so stolz drauf, wenn ich an einem Krieg teilgenommen habe. Also es wäre eigentlich so, naja. Und natürlich auch der viktorianische Kram, den wir immer machen, der ist auch ganz böse. Oder dann machen wir Filme über Könige und so, obwohl die ja so total böse eigentlich sind. Und wir brauchen einfach, wir müssen das aufhören. Wir müssen aufhören, in die Geschichte zu schauen. Wir müssen uns lieber was ausdenken oder ich weiß es nicht, was die Leute genau wollen. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt so filmisch verarbeitet wurde, aber ich finde die Geschichte von Schwarzen im Zweiten Weltkrieg, also von amerikanischen Schwarzen Soldaten, sehr interessant, weil einerseits sind die extrem verheizt worden in Hochrisikoeinsätzen, was natürlich sehr unschön ist, aber andererseits nach dem Krieg hat sich da ein gewisses Grundbewusstsein durch die ganzen Armeeangehörigen, die wieder Zivilisten wurden, durchgesetzt, was wieder die Gleichberechtigungskampagne auch dem Boden bereitet hat. Ja, also ich würde sagen, sogar mehr als irgendwelche Symbolfiguren. Ich will da jetzt irgendwie auf und zu nahe treten. Hier, das ist eine Geschichte, die jetzt schon seit längerem kocht. Dieser Mann in der Mitte hier, das ist Vic Mignogna. Der ist Synchronsprecher in Amerika für meistens hier animierte Sachen, hat Anime-Umsetzungen gesprochen etc. Der Mann ist schwer belastet worden mit Vorwürfen von sexuellem Missbrauch, führt dann einen Prozess momentan, der schon einige Instanzen durchlaufen hat und ist halt zur Persona non grata geworden, weil eben unbewiesenerweise bisher Frauen sexuellen Missbrauch vorgeworfen haben. Und hier geht es um die Veranstaltung KitchenerCon. Das ist halt auch eine Fan-Convention. Die haben ihn eingeladen und die haben ihn ganz bewusst eingeladen. Die haben gesagt, okay, wir haben uns alles angeguckt, was es an Material gibt. Wir können nicht feststellen, dass dieser Mann es verdient hätte, halt praktisch die Plattform zu werden. Und das ist der Hügel, auf dem wir sterben werden, im Zweifelsfall auch. Und der Organisatoren ist jetzt halt mal nach vorne gekommen und hat erzählt, wie er schon seit Jahren wegen seiner kompromisslosen Haltung von Social Justice Warriors unter Druck gesetzt wird. Ja, also da werden natürlich lustigerweise all die Techniken verwendet, die sonst immer nur die Bösen verwenden. Also die Leute werden gedoxt, die werden diffamiert, die werden beleidigt, die werden bedroht. Aber ich finde es schön, dass inzwischen halt immer mehr Leute aufstehen und sagen, nee, ich bin nicht das Werkzeug von diesen Leuten. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht und ich listen und believe ist nicht mein Credo, sondern ich möchte weiter Beweise und solche patriarchalen Sachen haben. Und ich finde es einfach gut, dass es ab und zu auch mal gute Nachrichten gibt und dass es Leute gibt, die bereit sind, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, um für die Wahrheit zu kämpfen. Ja, keine falschen Taktik, nur falsche Ziele ist das mal wieder ein Punkt von, ne? Ja, natürlich. Das ist jetzt hier mal in Bezug auf die letzte Sendung. Wir hatten über den römischen Kaiser gesprochen, der angeblich eine Frau sein wollte und Ähnliches. Da muss ich als Römerfreund zugeben, dass ich mich geirrt habe. Es geht nicht um Marcus Aurelius, obwohl er den gleichen Namen trägt, den er sich selber zugeschafft hat, sondern es geht um einen, wie auch einen Zuhörer gleich nach dem Stream schon in den Kommentaren gesagt hat, es geht um Heliogabalus oder Eleogabalus, einen unbedeutenden, 4 Jahre lang herrschenden Kaiser, Der an, also es gibt hier, es gibt vor allem zwei Quellen. Einmal haben wir hier den Cassius Dio und einmal gibt es noch die Historia Augustae, die uns was über ihn erzählt. Und aus dieser Roman History von Cassius Dio kommen diese Sachen, die wir in dem Tweet letzte Woche gesehen haben, dass er angeblich transsexuell war, dass er Geld geboten hat dafür, dass man ihm eine Vagina schneidert praktisch. Und ich fand es lustig, weil ich habe dann halt, wie ich so bin, mich ein bisschen in die Quellen gestürzt und gesehen, okay, das steht hier wirklich drin, dass er das gemacht hat angeblich, jemandem Geld dafür geboten, dass er ihm eine Vagina schnitzt und so. Aber da stehen noch andere Sachen drin. Da steht zum Beispiel noch drin, dass er Kinder missbraucht und getötet hat und seinem Gott geopfert hat. Und ähnliche Dinge. Also ich finde es fantastisch, wie Leute ausblenden können. Ich finde es fantastisch, wie Leute, die diese Sachen ausblenden können und nur das aus einer Quelle nehmen, ja, was ihnen in irgendeiner Form gefällt, nämlich dass der Typ irgendwie ein Problem mit seiner Geschlechteridentität hatte. Er hat auch wohl auch gerne nackt irgendwie in der Gegend rumgestanden und dann mussten Höflinge an ihm vorbeigehen und so tun, als wäre er eine Hure und dann auch im Zweifelsfall mit ihm ins Zimmer gehen und so. Und er hat auch die Huren irgendwie besonders erhoben und hat zu ihnen gesprochen und solche Sachen. Also er hat eine Vestalin geschändet, eine der Jungfrauen, die der Vesta geweiht waren und eigentlich keine Kontakte mit Männern haben durften. Er hat seine Frauen gewechselt wie die Unterhosen, hat sich scheiden lassen von ihnen, sobald er irgendwie sie loswerden wollte. Hat er denn diese Vagina für sich sozusagen zum Umschnallen gemacht? Oder ich meine, da könnte man ja auch noch. Nein, er wollte eine haben, also er wollte gerne, dass ihm jemand eine baut, also schnitzt, also jemand irgendwie an ihm herumschneidet. Er wollte aber wohl nicht nur eine Vagina, er wollte beides behalten. Ne? Ah, ja. Also er war, läuft bei dem. Er war also einfach auch ein bisschen durch. Nicht? Ja, dekadentes Blach, ne? Und deswegen am Ende haben die Prätorianer ihn und seine Mutter auch ermordet, weil die Stimmung in Rom auch einfach irgendwie gekippt ist von dem ganzen Blödsinn, den er gemacht hat. Aber mich erinnert das so ein bisschen an die Geschichte, die wir letztens irgendwann hatten, dass Pennywise der Clown aus Es jetzt doch keine queere Icon ist. Ja. Aber jetzt haben sie ja hier Elagabalus, den falschen Antonius, und der ist sicher besser als Pennywise. Hm? Oh, Kinder, wir kommen von Kinder zu Kindern. Hier haben wir jemanden, der hat früher für Ars Technica geschrieben. Eine von den Webseiten, die bitterböse gegen Gamergate waren. Der steht jetzt vor Gericht. Und er ist also auf so einen FBI Fake-Account praktisch reingefallen und hat dort mit dem ausgiebig besprochen, wie er Kinder vergewaltigen möchte und so. Und jetzt behauptet er, aber im Nachgang während des Prozesses behauptet er, er hätte das alles nur gemacht praktisch, um andere Kinderschänder dingfest zu machen. Also, ja, wir kennen das ja auch hier von anderen Leuten, die dann irgendwie irgendwelche Ausreden erfinden, warum sie sowas auf dem Rechner haben. Ich finde es nur immer wieder bezeichnend. Das traut einfach niemandem, der so aussieht. Es tut mir leid. Diese Hipster-Bart und die Brille sind echt. Ja, in Portland hatten wir ja schon, dass das so eine linke Hochburg ist oder so in Amerika. Das hast du jetzt nicht gelesen, oder? What the fuck? Aber es ist von 2016, das ist schon. Okay, ich hätte das die Tage erst gefunden. Aber es ist trotzdem gut. Also. Da hat man wohl den Furries jetzt, diesen verkleideten, die als Tier verkleideten Menschen, die Erlaubnis gegeben, in die Parks zu kacken oder so, wenn ich das richtig verstehe. Ja, Portland. Ja, in Dogparks. Ne? Dogparks sind ja so das spezielle. Abgereicht, abgestrennte Bereiche, ja gut. Ja. Trotzdem viel Spaß. Alter Schwede, aber auch halt Mate. Die dürfen sich da treffen und sich, um sich geschlechtlich zu vereinigen, oder was? Was ist, wenn da Kinder vorbeilaufen? Oder hä? Ja. Ich verstehe es nicht. Der Portland City Council votet 3-1 in favor. Es kann nicht wahr sein, ey. Korean researchers claim video game addiction is genetic, can be examined via blood tests. Das ist lustig, weil eigentlich halt alles auch ein Stück weit Genetik ist, aber halt auch ein bisschen Sozialisation. Deswegen, ja, mal schauen. Aber ich fand es auf jeden Fall eine interessante Schlagzeile. Aber das wäre aber ja irgendwie auch ein Schlag ins Gesicht der Genderista wieder, oder? Wenn sich solche grundlegenden menschlichen Eigenschaften am Blut ablesen lassen, was ist dann erst mit dem Geschlecht? Ja, das kann man im MR. Ist es nicht so, dass das eine Neigung zeigt oder so? Also, ich würde sagen, das hat am ehesten mit Sucht. Prädisposition zu tun, weil das gibt es ja auch bei Alkoholsucht, dass du das vererben kannst, zum Teil. Ja, es gibt aber auch so eine Art von sozialer Vererbung, ne? Also, ich will nicht werden, was mein Alter ist oder so, aber ich werde es dann trotzdem. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Ja, aber es passiert ja doch sehr häufig, dass man solche Verhaltensweisen trotzdem aufweist, ne? Ja, aber. Und das will oder nicht? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, weißt du? Ja, mein Vater war Spitzensportler und ich bin ein fauler Sack. Du spielst FIFA. Auf jeden Fall, wo Mars schon gerade drauf angespielt hat, gutes Lied von Tonsteine Scherben, müsst ihr euch mal geben. Auch Tonsteine Scherben sind eh ganz lustig, finde ich. Macht mir Spaß. Wenn ich richtig schön fröhlich aggressiv bin, dann höre ich Tonsteine Scherben. Ja, finde ich, also für eine deutschsprachige Band sind die schon ziemlich weit oben, auf jeden Fall. Rechter Hass und die Gaming-Kultur. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eine weitere Lesung aus dem Buch Gamergate uns anzuhören. Diesmal haben wir Caroline Schwarz, die ein Buch geschrieben hat, Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus. Das kann Abel sich schon mal auf die Liste schreiben, falls er es noch nicht hat. Das hört sich total cool an, Hasskrieger. das Bösmenschentum regiert schon wieder. Netzpolitik.org, ne, steht da oben drüber. Kann ich da auch nur noch mal drauf hinweisen. Also die fressen auch jeden Scheiß, den ihnen jemand hinschmeißt offensichtlich. Ich will da jetzt gar nicht lang drauf eingehen. Das ist das Übliche. Es ist Christchurch, es ist Halle, es ist Steam-User mit Bildchen von Uwe Mundlos. Es ist Gamergate. Voller Lügen, voller Falschbehauptungen, voller Blödsinn. Also es ist so ein typisches Ding, was alles vermischt. Gewaltverherrlichende Spiele wie diese hier Angriff auf den israelischen Premierminister, Rape Day und solchen Blödsinn, Ethnic Cleansing, so Spiele, die niemanden erreichen, Spiele, die nur dazu da sind, um im Internet irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wie eine riesige Hasskammer haben ja bis heute den Hass im Netz prägt, ratet, wer es ist, Gamergate natürlich. Aaron Joni hat behauptet, seine Freundin hätte für Rezensionen mit Journalisten geschlafen, ist natürlich gelogen, ist egal, die Leute mussten ihre Heimat verlassen, die Leute wurden aus der Spielebranche rausgetrieben und so weiter und so fort. Es ermüdet mich. Und der Herder Verlag bringt das Ganze als Buch raus. Finde ich toll, Herder Verlag. Leck mich am Arsch. Wisst ihr, dass wir, wenn wir jetzt hier ein Buch haben, was wieder Gamergate erwähnt, dass wir jetzt mal schreibe und also anschreibe, was wir zu Gamergate haben, bei 100 Autoren liegen, die sich zum Thema geäußert haben, die neutral oder negativ zum Thema Gamergate geschrieben haben. Ich müsste nochmal nachzählen, aber wir dürften mit dem Buch das 100. Buch haben, was es zu Gamergate gibt. Also 100 Bücher. Läuft. Ja, da haben wir schon das nächste. Identifizierungspflicht für Gamer. Genau. Und Netzpolitik brauchst du dich eigentlich auch gar nicht beschweren, sozusagen, wenn sie solche Artikel raushauen wie den vorigen. Darüber, dass dann irgendwie die Identifizierungspflicht für Gamer gefordert wird. Ich glaube, von der Politik immer wieder aus Niedersachsen hier. Ja, okay. Die möchten halt, dass jeder sich beim Zocken irgendwie in seinem Ausweis identifizierbar macht. Und das gelte dann natürlich auch für amerikanische oder ausländische Spieler und überhaupt weltweit und überhaupt weiß man gar nicht, wie sie das durchsetzen wollen. Also da hat man wieder einer die Technik nicht so richtig verstanden, habe ich den Eindruck. Aber sie wollen das ja eben gerne, also sagen wir mal, sie wollten das jetzt durchziehen, müssen sie es eben auch durchziehen bei ausländischen Spielern. Und vor allem müssen sie das in der Form durchziehen, dass die Spielehersteller das auch implementieren müssen und so weiter. Das ist eine wahnsinnig bescheuerte Idee, ja. Die jetzt, sag ich mal, einfach auch nicht kommen wird. Wahrscheinlich, weil es nicht funktionieren kann. Aber die Idee alleine ist schon so blöd oder so, wie soll man sagen, so repressiv, ja, dass ich das irgendwie nicht befürworten kann, nicht im Ansatz so. Was soll der Scheiß? Lass doch mal die Leute in Ruhe. Es ist doch Druck und er erzeugt nur Gegendruck. Dann wehren die sich ja irgendwann. Ja, also ja, ich finde das richtig scheiße. Vor allem, weil es die ganzen bösen Gamer, die Häuserkampf üben und Guerilla-Warfare, und mit denen will man sich anlegen. Good job. Ja, so gesehen. Auch das noch. Ja, genau. Ja, toll, ich weiß nicht, vielleicht hören wir da noch was von, aber der hat jetzt auch erstmal dagegen gesprochen, allerdings hauptsächlich aus so datenschutztechnischen Begründungshintergrund heraus, was weiß ich, mit den Passwörtern, dass sie nicht in Klarnamen gespeichert werden dürfen und so weiter. Ja, das wird wahrscheinlich das geringste Problem sein, wenn man das politisch will, dann will man es, sondern zieht man es auch durch. Ne? Nur ich glaube, so ganz sicher ist es nicht, dass sowas kommen kann, weil das technisch nicht so möglich ist. Jordan Peterson helps millions, adopt maximum responsibility, fearlessly embrace challenges, hold themselves accountable, sort their lives out, ameliorate their personal relationships, eradicate victim mentality. Fools, can't you see how toxic and dangerous he is? Ja, das war's auch schon. Ich fand den Tweet einfach toll. Sonic, ja. Hier haben wir einen wunderbaren Artikel darüber, dass Sonic the Hedgehog, der Film kommt ja jetzt ins Kino, und dass die Analysten sagen, der wird mehr verdienen als diese Geschichte Birds of Prey, Harley Quinn, der letzte Woche in die Kinos gekommen ist oder vorletzte und ordentlich gefloppt ist. Und das macht diesen Autor, die Autorin sehr wütend. Das What Bullshit? Was? How dare you buy a ticket for Sonic the Hedgehog? Ja? Also mich interessieren beide Filme nicht besonders, aber ich kann verstehen, dass halt es gibt viele Sonic-Fans auf der Welt, und das kommt jetzt zum ersten Mal ein Film mit ihm in die Kinos, und dass der vielleicht besser läuft als der 100.000. Superheldenfilm, der im Marketing auch noch heavy irgendwie darauf gesetzt hat, männliche Kunden abzuschrecken. Ja, der nimmt sich vielleicht nicht so ernst, ne, wie diese Superhelden. Das alleine könnte ja schon sympathisch sein. Also wenn der halbwegs brauchbare Kritiken kriegt, kann man sich den, glaube ich, angucken. Honestly, though, the fact that Sonic will make more than Birds of Prey in its first weekend is utterly tragic and so very frustrating. Sonic the Hedgehog will beat a kick-ass movie with incredible female characters and fantabulous action sequence. Sis, for a blue furry creature, we are clearly in the bad place. I don't know about you, but if I have to spend my hard-earned money on a film, it better be a good one. And I guarantee you, Birds of Prey is worth your money. So, you know, go watch it. Shameless plug. The end. Sonic and the Hedgehog and Birds of Prey are in theaters this weekend. Choose wisely. Schon mal was von unterschiedlichen Zielgruppen gehört oder so? Schon mal was von... Ich darf ja ein Kritiker sein, aber ich sollte vielleicht nicht einfach, ich finde das scheiße und der andere Film ist besser, deswegen geht in den. Das ist keine Filmkritik. Das ist, der sollte vielleicht mal ein paar Folgen Filmanalyse schauen, wie man das macht. Ja, keine Ahnung. Aber ich fand es sehr lustig, dass diese Wut sich jetzt schon ein bisschen in die Kulturkritik-Artikel offen zeigt, also nicht so wie das früher war zu Gamergate-Zeiten, dass man das irgendwie so ein bisschen noch hinterm Berg gehalten hat, die Verachtung, nee, offen. Oi, wei, wei. Ja, der Artikel war tatsächlich gar nicht so schlecht, auch wenn ich verstehe den Mann nicht. Also auf der einen Seite meckert er an China rum, auf der anderen Seite meckert er am Kapitalismus rum, wo ich mir dann auch denke, ja, was willst du denn? Er hat verstanden, dass Deutsch ein bisschen gut ankommt vielleicht. Ja, aber ich fand, also das, was er gesagt hat, fand ich so unter aller Sau und niveaulos. Also es geht ja da eigentlich nur um persönliche Verletztheiten, dass man ihm irgendwelche Gelder nicht gegeben hat, die er gerne haben wollte für seine Projekte und so. Ja, aber das ist Faschismus. Ja, schon klar. Er sagt ja auch wortwörtlich, ich bin ein chinesischer Jude. Das muss man sich mal überlegen. Man stelle sich vor, jemand, der nicht aus dem Ausland kommt, würde in Deutschland sowas sagen. Ich fühle mich wie ein Jude. Ich fand den Satz, den ich am prägnantesten fand, war, ich mag es nicht, wenn jemand nur so tut. Wenn es neue Nazis gibt, dann schätze ich das, weil sie echt sind. Ich mag die Liberalen nicht, die nur so tun, als seien sie liberal. Aber tief drin haben sie die Nazi-Kultur verinnerlicht. Wo ich mir halt auch dachte, ja Junge, wirst du liberal, er heult rum mit Saudi-Arabien und mit China Zusammenarbeit. Was sollen wir denn machen, der Westen? Also riesen Block bilden, Krieg machen, Regime Change, keine Ahnung. Weißt du, geopolitisch ist es so einfach dahergesagt, so, ja, arbeite mal nur mit Demokratien zusammen, aber das halt umzusetzen, was das für die Welt bedeutet, ist halt auch was anderes. Also, das ist halt sehr kindlich naiv dahergeredet, so. Ich hätte gern, dass die Welt Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und die Friede, Freude, Eierkuchenländer, die sind mit den bösen Ländern nicht bös genug. Waldgründe. Die Frankfurter schreibt, dass nach einem Urteil die angesparten Gelder, die man so von Oma Opa geschenkt bekommen hat, eventuell für Sozialleistungen rangezogen werden, wenn die Großeltern Sozialfälle werden eben. Kommt ja schon mal vor. Da muss man natürlich sowieso, dann, wenn irgendwie Verwandte oder so zu Sozialfällen werden und vom Amt abhängig sind, da muss man sowieso als Verwandter seine Lage darlegen, was man so finanziell hat und so und sich beteiligen eventuell. Und das geht jetzt eben so weit, dass man auch an die Sparguthaben rangeht. Ich denke mal, eigentlich ist das nicht so was Neues, aber dass das hier auch die Sparguthaben von Kindern betrifft, das ist neu. Und das finde ich auch ein bisschen krass an dem Fall. Da sieht man aber eben, dass man das mindestens anders deklarieren muss als Taschengeld oder so. Und wenn das Taschengeld gespart wird, dann kann das negative Folgen haben. Also die Leute sollen nichts zurücklegen können oder so. Es ist besser, wenn die Menschen arm sind, scheinbar. Ich weiß es nicht genau, wie so ein Urteil da zusammen zustande kommt. Im Grunde nach können Schenkungen nach § des bürgerlichen Gesetzbuchs nur in Ausnahmefällen widerrufen oder zurückgefordert werden, wenn der Schenker mittellos wird und zuvor getätigte Schenkungen keiner sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprechen. Gerade eine solche privilegierte Schenkung verneinte der Senat aber gerade. Ja. Ein Problem, was früher sehr stark war, das wurde eigentlich gefixt, vielleicht hat sich jetzt wieder das System zurückgerüttelt. Alte Leute legen etwas für Kinder zurück, aber das Konto läuft nicht auf den Namen des Kindes, sondern es läuft auf den Namen der Großeltern zugunsten des Kindes. Und dann gibt es irgendwelche finanziellen Verpflichtungen. Und dann wird das Teil der Verfügungsmasse und dann kommen solche Sachen zustande. Ja, es ist teilweise davon abhängig, wie es ausgezeichnet wird oder so. Ja. Vielleicht ist es das wieder. Nee, so ein weites gibt es ja kein Fix, da muss man sich darum kümmern, dass das gefixt ist sozusagen. Ne? Ich hatte hier das mit der Mehrwertsteuer nochmal aufgegriffen, weil ja gerne gesagt wird, dass das irgendwie alles ungerecht ist und so. Und eigentlich wollte ich auch dagegen reden, aber ich muss mich etwas zurücknehmen und mich korrigieren, weil ja, es ist wirklich irgendwie Unsinn mit der ganzen Mehrwertsteuer senken, mit diesem ermäßigten Satz von 7%. Das ist mal tatsächlich auch als Gerechtigkeitsfaktor eingeführt worden für den Endkunden. Das hätte ich echt so nicht verstanden, weil der Endkunde zahlt das zwar, aber ja, wird ja auch vom Geschäft inzwischen abgeführt. Aber es war tatsächlich irgendwie gedacht als Gerechtigkeitsfaktor und der geht auch, seit es den gibt, im Prinzip in Hose. Das heißt, es gibt immer wieder Sachen, die sich total widersprechen. Es ist allerdings so, dass auch schon vielfach geklagt wurde gegen einzelne Regeln oder gegen einzelne Produktgruppen, die da eben in der Ermäßigung sind oder nicht ermäßigt sind, je nachdem. Und dann auch entsprechende Berichtigungen vorgenommen worden sind, was neu ist, dass das über den Bundestag laufen muss, wegen einzelner Produktgruppen. Das ist wieder nicht so der Sinn der Sache. Aber man könnte sich vielleicht mal überlegen, ob man das irgendwie abschafft oder so. Wenn es doch eh keine Gerechtigkeit produziert, was soll man das dann beibehalten? So, ne? Also die hat der Imp halt eine Petition dafür gemacht und ja, wie gesagt, leider habe ich ihm da was Falsches reingeschrieben zu, habe das irgendwie anders verstanden gehabt, aber nach einer Recherche, die ich jetzt gemacht habe, sieht es echt so aus, als wenn das totaler Blödsinn ist, der keinerlei Gerechtigkeit fördert und nur ein Fragezeichen aufwirft. Also, das ist ein. Ich zahle auf Fruchtsaft mehr Mehrwertsteuer. Hyderabad. Das wusste ich nicht. Ja, ich habe jetzt noch nicht gelesen, den Artikel, aber der Titel sagt ja einiges, nämlich dass ein Gericht schon verfügt hat, dass die Tesla Gigafactory erstmal gestoppt wird. Der Musk in seinem Tatendrang nicht weiterkommt. Ja, aber wir leben doch im Turbokapitalismus. Da dürfen die überall Fabriken aufbauen. So was dürfte doch gar nicht passieren im Turbokapitalismus. Wahrscheinlich hat der Grottenolm wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht oder sowas. Wir hatten ja schon thematisiert, dass es sich bei dem Wald, der da gefällt wird, nicht um einen Urwald, einen gesunden Mischwald handelt, sondern um eine Monokultur von Kiefern, die dort angepflanzt wurde. Ja. Für die Holzernte. Und wir wissen auch, dass Tesla Ausgleichsflächen begrünen wird mit gesundem Mischwald und so weiter und so fort. Also dieses Getue, man kann halt nicht beides haben. Man kann nicht Innovation haben und jeder, den die Fabrik an seiner Ortsgrenze stört, kann Recht kriegen. Das geht halt nicht. Genau. Ja. Der Energiewende-Atlas. Bestimmt von Price. Das ist der Energiewende-Atlas Deutschland 2030. Ein sehr interessantes Dokument. Einerseits ist es sehr schön aufbereitet, weil es eine Übersicht über eine verschiedene Anzahl von Energieformen gibt, unter anderem auch sowas wie Geothermie oder sowas, weil es die Netzstruktur ganz gut erklärt und anschaulich erklärt. Deswegen eine Leseempfehlung. Ich wollte auf zwei, drei Punkte eingehen. Muss ich jetzt selber mir das auch nochmal aufmachen. Das erste war ein Überblick, ich glaube, das war auf Seite 8, wie das Jahr 2030 aussehen würde nach Idealvorstellungen. Jetzt muss ich selber auch mal hochscrollen. Wenn du runterscrollst, das ist etwas blau. Also ich finde ja, Energie ist unterdrückend. Also nieder mit Energie. Und dieser Atlas war doch sowieso ein Mann. Ja, genau. Männlichkeit. Das war doch der die Kugel gehoben hat. Und das war auch ein Symbol von dieser Ayn Rand. Ja, kann ich nur sagen, also, wenn du einmal auf Seite 5 machen könntest, da ist ein gutes Übersichtbild. Das ist sogar schwer im Hörformat. Ja, da sieht man einmal, wie, also das ist ein offizieller Verein, der mit der Bundesregierung zusammenarbeitet und halt quasi die Vision umsetzt, wie die Bundesregierung das halt in Gesetze gegossen hat, wie die Energiewende bis 2030 umgehen wird. Das ist ein sehr schönes Bild. Hier sehen wir einmal auf der linken Seite die alte Struktur, die alte graue Energiestruktur in Deutschland mit den Kohlekraftwerken, mit den Atomkraftwerken, alles grau und es sieht richtig eklig aus. Die Pipeline kommt von außen, also das sieht richtig dystopisch aus. Ne? Nicht wie 21. Jahrhundert. Auf der rechten Seite, ja, fehlt eigentlich noch ein bisschen rosa, ne? City. Da sehen wir die Vision von 2030, da gibt es verschiedene Energieformen. Ich kann das jetzt gerade im Hangout gar nicht entziffern, da muss ich mir das selber nochmal angucken. Im Dokument, wie das eine heißt. Also da sehen wir quasi, alles ist grün und schön, ne? Und es gibt nichts zu bemängeln an gar nichts. Allerdings, der Knackpunkt ist, wenn man dann eine Seite runterscrollt, dann sieht man, wie der Energiemix aussehen wird im gleichen Jahr, in dem auf einmal alles grün und schön ist und nicht mehr so grau. Und zwar sind wir bei um die 30%, ja, an grünen Energien für Deutschland. Ja. Also die Atomkraftwerke, die haben wir im Jahr 2030 natürlich nicht mehr. Die werden ja im Jahr 2021 abgeschaltet. Ja, links oben sieht man auch die Zahl, erneuerbarer Anteil der Antriebsenergie 24%. Also das sind die Elektroautos hauptsächlich dann auch. Und erneuerbare Anteil am Wärmeverbrauch 36,4. Und erneuerbare Anteile am Stromverbrauch 67,7. Also allein an der Aufsplitterung sieht man, dass da erstmal ein paar Sektoren weggelassen sind. Und dass die Gesamtzahl halt sehr schön dargestellt wird, aber dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiterhin total erhalten bleibt. Ja. Mammon, bist du das da? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. Nee? Ich höre gerade irgendwas im Hintergrund dauern. Deswegen. Ich mache mal nichts. Okay. Ja, wie gesagt, das ganze Dokument ist sehr interessant und anschaulich dargestellt. Allerdings, was auch sehr interessant ist, ist, was ausgelassen wird. Und eine Sache wollte ich noch sagen, das ist recht am Ende des Dokumentes, wenn ihr euch anschaut. Wie gesagt, es sind viele schöne Bilder und die ganzen verschiedenen Energiearten werden dargestellt und die Problematik der Netze werden auch dargestellt und so weiter und so fort. Allerdings, in der ganzen Zukunftsvision ist einfach immer sehr viel Magie eingebaut. Ja, selbst bei dieser Anzahl, bei diesen Zahlen, die wir gerade gesehen haben, ungefähr 30% Gesamtverbrauch und in den unterschiedlichen Sektoren, ja, vom industriellen Verbrauch brauchen wir gar nicht zu reden. Und ob das von der Kapazität her zu leisten ist, ist auch noch eine andere Frage. Und dann haben die eine wundersame Sache erfunden, und zwar Power to Anything. Ja, und parallel zu Speichertechnologie, die auch nur irgendwie 3% abdeckt, machen die einfach ein Negativkriterium zu einem Positivkriterium. Es ist ja so, dass bei Sonnen- und Windspitzen das Netz nicht den ganzen Strom aufnehmen kann, der da produziert wird von den Kraftwerken. So, und die sagen, okay, der Strom ist eh Überschuss und dann können wir ja irgendwelche total ineffizienten Speichermethodiken wählen oder wir können quasi irgendwie Wasserstoff draus herstellen und das dann wieder später zurück in Strom umwandeln. Und das ist da alles schon mit eingerechnet. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist schon wirklich also sehr viel Magie. Und das ist ja, worauf man sich einstellen sollte auf Power2X. Auch sehr seltsam zusammen, muss ich wirklich sagen. Ja, also 100% kommt da nirgendwo raus und das sind, okay. Hier kommen wir zu den Green Bond Principles. Das ist jetzt etwas komplizierter sogar noch als das mit der Energie. Und zwar, ich habe ja schon geäußert, dass das Finanzsystem ein Problem hat. Und zwar, dass das Grundfundament unseres Finanzsystems ja darauf beruht, dass man irgendwelche Geldpools hat, wo Milliarden, Milliarden, Milliarden drin sind und die liegen einfach 30 Jahre rum und werden beliehen und da tastet keiner dran. Und in den letzten 20 Jahren hat sich unser Finanzsystem ja dahingehend verändert, dass diese sogenannten Repo-Markets immer kurzfristiger werden. Ja, und jetzt reden wir von vorher 15, 20, 40 Jahren für irgendwelche LTROs. Jetzt haben wir ja Overnight LTROs, was ja ein Parodie ist. Es ist ja ein Long-Term Refinancing Object. Und das über Nacht ist recht, würde ich sagen, ist kurzfristig. Aber ist halt auch in der langfristigen Kategorie. Und also das ganze Finanzsystem hat sich halt von langfristig auf kurzfristig umgestellt. Einerseits macht das natürlich Sinn, weil wir benutzen nicht mehr Papier- und Füllfederhalter, sondern wir haben Computer, das geht schneller. Da gibt es natürlich wieder ganz andere Probleme wegen der hohen Frequenz. Stellt euch beispielsweise vor, an der Börse tippen zwei Leute gleichzeitig eine Order ein, aber es ist nur noch eins zum Verkauf zur Verfügung. Ich mache es jetzt ganz einfach. Wer bekommt denn die Order? Ja, in der Realität ist es so, dass man einen Market Maker hat, der dann beiden Leuten eine Aktie gibt, obwohl nur noch eine zum Verkauf war, weil es da Regeln für gibt. So. Und diese ganzen Sachen funktionieren halt nur, wenn es diese langfristigen Geldpools gibt. So. Und jetzt diese Richtlinie, die herausgegeben wurde im Jahr 2018, die regelt, wie quasi grüne Bonds aussehen können, die als neue Finanzmittel in diese langfristigen Märkte reingeführt werden, weil das ja Investitionen sind, die wieder über 10, 15 Jahre laufen und deswegen diesen Trend der Kurzfristigkeit stoppen. Allerdings braucht man dafür ein komplett neues Zertifizierungssystem, was in diesem Paper vorgeschlagen wird. Und das zielt wieder darauf hin, dass ja die Christine Lagarde auch gesagt hat, dass da eventuell ein paralleles Refinanzierungssystem entstehen könnte. Und das würde sich dann darstellen, dass man im Endeffekt Firmen hat, die sich am Kapitalmarkt refinanzieren können. Große Firmen. Aber die können das nur, wenn die halt sich zertifizieren lassen nach diesen neuen Kriterien. Das ist, ja. Und ja, es ist etwas finanzfreakisch, aber es wird alles noch relevant werden. Ja, weil die würden sowas nicht machen, wenn das System nicht am Wackeln wäre. Ziemlich hart. Das ist schon krass. Ich habe da auch eine, ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber das kann ich auch kurz sagen, können wir es gleich überspringen, eine Rede von einem EZB-Präsidenten bei der International Repo Convention von vor einem Jahr, wo der halt auf diese ganzen Mängel hingewiesen hat und ein neues System sollte eingeführt werden, sollte übernommen werden von der Schweiz, von Australien und so weiter und so fort für ganz Europa. Allerdings ist das durch den Brexit und durch andere Sachen nicht zustande gekommen. Und ja, deswegen haben die alle so ein bisschen Panik und deswegen haben die jetzt dieses Paper von 2018 nochmal ein Jahr älter rausgenommen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, gewisse Frameworks zu erarbeiten, wir nehmen jetzt einfach das, was in der Schublade liegt. Und das wird jetzt bald wahrscheinlich bei der Europäischen Zentralbank umgesetzt werden, was schon ziemlich erschreckend ist. Weil was da drin steht, ist beispielsweise, dass man kann nicht eigene Richtlinien feststellen und bestehende Sachen, die es schon gibt, ja, irgendwelche Energiefonds, die nur in erneuerbare Energien investieren und so weiter, die müssen sich auch neu zertifizieren lassen. So, ja, also schönes Geld-Rentier-System neu, naja. Hier haben wir den David Gallister, hier geht es um den Brexit. Das hätten wir kurz abspielen können, aber ich weiß nicht, ob der das jetzt zu viel war, Chris. Weil, ich dachte, du wärst schon dabei, das darüber zu erzählen. Also, tut mir leid, habe ich jetzt nicht ganz richtig verstanden. Aber, ach so. Ja, gut, dann sage ich nochmal kurz, was der David mit der Alexa sagt. Der ist ja in der EU-UK Transfer Commission oder wie das heißt, einer der Verhandlungsführer. Und der hat jetzt im Endeffekt angekündigt, dass er der UK einen Verhandlungsvorschlag auf den Tisch legt, der quasi 4 der 5 Freiheiten und von der EU genießt. Das Einzige, was nicht, also quasi keine Tarife, keine Reisebeschränkung, keine Arbeitsbeschränkung und so weiter und so fort. Von Seiten UK einseitig dann, weil UK hat ja schon gesagt, wir wollen die freie Reisefreiheit gar nicht. Okay, das ist dann wieder ein anderes Thema für einen anderen Tag. Was er nicht geben will, ist den sogenannten Frictionless Trade. Ja, das ist quasi so ein politischer Begriff, dass es heißt, wenn man sich an alle Regeln hält, dann muss man in keinem anderen Staat einen erneuten administrativen Vorgang haben. Wenn du in Deutschland von den Behörden dein Okay bekommen hast, ist in allen anderen EU-Staaten das Okay auch da. Allerdings auch in sehr vielen anderen Nicht-EU-Staaten, mit denen wir Handelsabkommen haben, wo es gegenseitige Anerkenntnisse gibt. Gerade im Finanzbereich spielt das eine sehr große Rolle. Ja, weil gerade im Finanzbereich wird dieses sogenannte Frictionless gar nicht umgesetzt, absichtlich, sondern es wird durch separate Abkommen geschlossen. So, auch innerhalb der EU. Das war mir selber auch noch gar nicht bewusst. Hier haben wir einen Artikel, da geht es um ein Praxisbeispiel, der ist auch 2 Jahre alt, vor dieser ganzen erneuten Brexit-Hysterie. Da geht es im Endeffekt darum, dass ein Händler beschreibt, wie einfach der ganz normale Versand erfolgt von seinen Waren in EU-Länder und in Nicht-EU-Länder und der Aufwand ist mehr oder weniger der gleiche und es gibt sogar Nicht-EU-Länder, wo der Aufwand geringer ist, weil es beispielsweise weniger Sprachen draufgedruckt werden oder weil die einfach sagen, okay, uns reicht das, wenn da einfach nur das auf Englisch draufsteht, wir verkaufen das in unserem Land trotzdem, obwohl wir, was weiß ich, auf den Philippinen sind oder was weiß ich. Einfach solche banalen Sachen. Und das wäre frictionless. Und frictionless gibt es gar nicht. Ja, so. Also nach dem, was die EU jetzt Großbritannien vorschlagen wird, wenn die Briten das so annehmen würden, den Text habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so wie der David McAllister das gesagt hat, halt im Endeffekt, alle Freiheiten außer Frictionless, die 5. Freiheit halt. Und Frictionless ist sowieso nicht. Ja, also ich weiß nicht. Vielleicht sind die Briten intelligent und schlagen direkt zu, weil das ist ja eigentlich der beste Deal, den die überhaupt bekommen können. Ja, die muss da drin stehen. Ob die EU total eingeknickt ist. Ja, die haben immer starke Forderungen gestellt und jetzt sagen sie, nee, keine Tarife, nichts, bieten wir euch sofort an. Fand ich sehr faszinierend. Und faszinierend fand ich auch das Englisch vom David McAllister. weil er einen sehr starken deutschen Akzent hatte. Das hätte ich nicht erwartet. Lohnt sich da allein dafür nochmal anzuhören, die Minute. Ja. Ja, das ist die Rede von Yves Mersch vom Executive Board von der Europäischen Zentralbank, über die ich gerade geredet habe. Deswegen können wir das jetzt überspringen. Da geht es im Endeffekt darum, dass er angemahnt hat, dass ein neues System gemacht werden muss, weil das, der Repo-Markt nicht funktioniert, weil es ein langfristiger Markt ist, der auf einmal kurzfristig ist. Und das ist einfach nur eine Leseempfehlung. Da habe ich mich selber noch nicht durchkämpfen können. Das ist jetzt nämlich aktuell von der letzten Repo und Collateral Council General Meeting gewesen, wo quasi sehr viele neue Repo-Systeme vorgeschlagen werden. Da gibt es sehr viele Grafiken. Also das würde hier absolut den Rahmen sprengen. Und wie gesagt, ich habe mich selber auch noch nicht durcharbeiten können. Absolute Leseempfehlung für alle, die sich dafür interessieren. Sollte es irgendjemanden geben. Ich hoffe, ich langweile euch nicht damit, weil das ist schon sehr speziell. Ich finde es ist halt wirklich sehr grundlegend. Das ist quasi das, auf das alles bei uns aufgebaut ist, das gesamte Finanzsystem. Ja, Staatsanleihen sind dafür dann nur ein Vehikel für solche Repo-Markets. Die haben auch noch andere. Ja, und wenn ihr solche Begriffe hört wie Dark Pools oder sowas, das sind auch alles Repos. Alles. Ja, und es gibt Repo-LTROs, die laufen seit 300 Jahren in England beispielsweise. Oh. Ja. England hat doch, was war's, um die Seeblockade von Afrika aufrecht zu erhalten, um den Sklavenhandel einzustellen, haben sie, was war's, 2013 oder 2017 die letzten Schulden abgebaut, die sie über langfristige Finanzierung aufgenommen haben, um damals die Flotte zu bezahlen. Man hört immer wieder, jetzt sind die Schulden abbezahlt von das oder jetzt sind die Reparationen abbezahlt von das. Ja, das sind alles solche langfristigen Refinanzierungssachen, wo halt irgendwelche Schuldverschreibungen aufgenommen wurden in dem Vertrauen, die werden zurückbezahlt, dann liegen die 30 Jahre rum und dann kann die Finanzindustrie lustig drauf rumtanzen und irgendwelche Derivate darauf bauen, weil die liegen ja eh nur darauf rum und die sind ja sicher, weil sie zurückbezahlt werden langfristig, vor allem, weil sie langfristig sind. Ja, wenn du was hast, was eine Woche rumliegt, dann kannst du ein schönes Finanzinstrument bauen, was sich sieben, wenn es einen Tag lang läuft, siebenmal Gewinn dir daraus erwirtschaftet. Ne? So. Naja, okay. Ich glaube, das ist jetzt auch genug damit. Aber es ist sehr, sehr interessant, was da gerade passiert. Ah, ja, The Gute Intelligence Coup of the Century. Krypto-Affäre hieß es bei uns. Da gab es eine Firma, die Krypto AG, die hat ja kryptografische Produkte hergestellt und an über 120 Länder verkauft. Und ja, das CIA und der BND hatten da halt die Finger im Spiel und das ist jetzt rausgekommen und das lief seit den 70ern. Das ist ein ganz interessanter Artikel. So von wegen, ausspionieren unter Freunden geht gar nicht. Ja, haben wir es selber gemacht, waren wir selber mit dabei. Also, ja. Und die Firma hat damit wohl noch richtig Kohle verdient und die ist direkt den Diensten zugeflossen, ohne parlamentarische Kontrolle. Ja, genau. Also, the Swiss firm made millions of dollars selling equipment to more than 120 countries, well into the 21st century. Its clients included Iran, military juntas in Latin America, nuclear rivals India and Pakistan, and even the Vatican. But what none of his customers ever knew was the Crypto AG was secretly owned by the CIA in a highly classified partnership with Western German intelligence. These spy agencies rigged the company's devices so they could easily break the codes that countries used to send encrypted messages. Hyderabad. Ja, das war's auch schon. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Artikel, solltet ihr lesen. Echelon und NSA und Snowden, das ist alles wichtig. Da zumindest aufgeklärt zu sein. Deterrence in the Age of Thinking Machines. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, den Artikel, den Report gesamt zu lesen. Allerdings stellt man sich mittlerweile darauf ein, dass sozusagen bemannte und unbemannte Systeme eben in militärischen Konflikten involviert sind und wie man Systeme zum Beispiel so halt darstellt, dass verschiedene Teilnehmer wissen, wann ein autonomes System auf Automatik gestellt ist, wann es auf menschlichen Betrieb gestellt ist und wie eben sozusagen Sicherheitsspiele aussehen, wie man zwischen Staaten signalisieren kann, wenn man eskalieren will oder deeskalieren will. Das ist auf jeden Fall tiefere Militärstrategie, Military Tactics, also ist jetzt speziellere Information, aber wem das Thema AI liegt, der ist hier gut beraten. Also, ja, 70 Seiten, guter Report. Und halt Rand Corporation. Rand Corporation, muss man wissen, wird von den Amis finanziert als Non-Partisan Think Tank, der aber halt Militärkram macht. Also wurde 1948 ins Leben gerufen, um für die United States Armed Forces ja, Infos halt herzustellen und halt zu denken. Also, ja. The New Rules of War Victory in the Age of Durable Disorder. Das Buch wurde sehr hoch gelobt und ich würde auch sagen, dass es ein Metabuch ist. Es ist nicht super klasse, aber es beschreibt ganz gut die generellen Entwicklungen in Sachen Geopolitik und neue Kriegsführung, wie das aussieht mit kultureller Kriegsführung, politischer Kriegsführung, dass sozusagen Konflikte nicht mehr primär ausgetragen werden zwischen Armeen, sondern dass man eine Miliz gründet, dass man Fernsehsender gründet, der die Nachbarn beschallt, etc. pp. Und das Buch geht halt ganz gut darauf ein, auf Key-Dokumente von den Russen, von den Chinesen. Da gibt es verschiedene Dokumente, die halt die Sprache sprechen, dass man eben aktiven Krieg verhindern möchte und dass man dann eben ja auf andere Art und Weise Krieg führt. Und das Buch geht halt auf diese neuen Entwicklungen ziemlich gut ein und es enthält viele Meta-Informationen, also viele Key-Documents werden erwähnt mit Name. Und deswegen, wenn ihr euch in Sachen Geopolitik jetzt nicht ganz so arg dran traut, da viel zu lesen, aber ein wichtiges Buch kennen wollt, dann wäre das ein guter Einstieg. Also, ja, ihr habt das. Digital Authoritarianism, Finding Our Way Out of Darkness, ist ein Artikel, der auch darauf eingeht, wie eben AI sich auswirken wird auf die Menschen und eben auch wie autoritäre Staaten mittlerweile mit dem Internet halt sehr viel Informationen an der Hand haben, seine Leute auszuspähen und was denn die internationale Gemeinschaft denn da machen könnte, weil man hat ja zum Beispiel auch sowas wie Landminen sind ja international geächtet, verschiedene Kampfstoffe sind international geächtet und der Artikel erkundet sozusagen die Möglichkeit ein bisschen, was man denn vielleicht über Policy in die Wege leiten könnte, dass eben ja der Totalitarismus nicht ganz so wild wird. Und ich bin mir der Ironie bewusst, dass wir davor NSA-Leaks und Ding haben und dann auf das kommen. Also ja, Westen ist auch nicht ganz so sauber, wie man denkt. Also ja, da habt ihr es. Ja, die Türkei und die Russen, die machen gerade sehr viel Rabatz in Syrien. Ich habe jetzt die deutsche Berichterstattung dazu gar nicht verfolgt. Ich weiß nicht, ob jenseits von Idlib überhaupt über viele Sachen berichtet wird, was da vor sich gegangen ist. Nachdem die Amerikaner sich ja mehr oder weniger offiziell aus dem Konflikt zurückgezogen haben, ist es ja so, dass die Russen und die Türkei darüber eine Vereinbarung getroffen haben, was diese nordsyrische Besetzungszone der Türkei, nenne ich jetzt einfach mal so, angeht, dass es akzeptiert wird. Allerdings gibt es halt die üblichen Probleme, wie es sie in Bürgerkriegsländern gibt, dass halt sich irgendwelche Leute vor Ort mit Waffen nicht an die Regeln halten und dann aber doch von den jeweiligen Seiten gedeckt werden. Und deswegen gibt es da immer wieder Eskalationen und da sind halt auch mehrere türkische Soldaten gestorben. Russische Soldaten sind ja auch schon viele gestorben. Darüber gibt es allerdings nicht so genaue Zahlen, weil die Russen ja wie so oft halt auch nicht nur mit offiziellen Marine- und Armeeverbänden dort unterwegs sind, sondern halt auch mit ja, privaten Firmen, sage ich einfach mal. Wie andere Staaten ja auch. Und ja, da gibt es jetzt eine, da gab es ja jetzt gerade die Verhandlungen in München im Rahmen der Sicherheitskonferenz. Und im Endeffekt ist es so, dass Russland und die Türkei trotz, also jenseits dieses Konfliktes in Syrien, die sind jetzt, also ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, die sind jetzt im Endeffekt mit einem Stellvertreterkrieg am Hals, der eigentlich für die Amerikaner gedacht war, aber die haben sich jetzt einfach mal geflogen zurückgezogen. Ja, und die Russen wollen halt das syrische Regime stützen. Die Türkei will von inneren Problemen ablenken und ihre Einflusssphäre stärken. Und der Iran will auch noch einiges. Und kann relativ unbehelligt jetzt agieren in Syrien halt auch, was der Türkei wieder nicht schmeckt. Und allerdings arbeiten die Russen und die Türkei sehr eng zusammen, was Waffentechnologie angeht, Hochwaffentechnologie, die halt an sich auch auf irgendwelchen Sanktionsexportlisten der Amerikaner steht, wird von der Türkei angenommen. Das führt natürlich auch zu diplomatischen Sachen. Deswegen, die sind mehr oder weniger schicksalshaft aneinander gebunden, ja, weil sie sonst halt isoliert international dastehen würden. Natürlich ist die Türkei auch in der NATO, ne, das ist halt auch so eine Sache. So viel zur Lage in Syrien. In Libyen haben wir ja, hier haben wir einen sehr, sehr interessanten Artikel, der sehr viele Sachen zusammenfasst, vor allem was die Lage zwischen Russland und der Türkei angeht in Libyen. In Libyen haben wir ja die Situation, dass wir das Land gespalten haben in einen westlichen urbanen Teil, der als sogenannte international anerkannte Regierung gilt, ja, mit der Unterstützung von Weststaaten und ja, der Türkei. Und dann haben wir im östlichen Teil und im industrialisierteren Teil, wo halt auch ein sehr großer Teil der Ölproduktion des Landes stattfindet, da haben wir die Leute, die halt die Haftaris oder wie auch immer genannt werden. An sich gab es eine Einigungskoalitionsregierung und einen Nationalrat, wo internationale Sachen im Konsens dort beschlossen werden soll, um kriegerische Handlungen halt abzuwenden. Allerdings haben die Konflikte jetzt vor Ort wieder aufgenommen. Ja, also in was für einem Umfang das da stattfindet, ob die sich jetzt gegenseitig mit Panzern aufrollen oder ob das Straßenschlachten oder im Nahkampf sind, dass da die Berichterstattung darüber ist einfach nicht vorhanden. So, allerdings ist klar, dass dort Kämpfe stattfinden. Und ja, die Russen waren eigentlich immer eher auf der Seite der Östlichen, aber wie gesagt, der Eklat, der diesen Council jetzt gesprengt hat, war ja der türkisch-libysche Maritim-Deal. Was sie nämlich im Endeffekt gemacht haben, wenn du ein bisschen runterscrollst, da die erste Karte, die man sieht, da sieht man direkt, was das Problem ist. Ja, und zwar, ich hatte es ja schon mal erwähnt, seit 1974 hat ja die Türkei Nordzypern militärisch besetzt. Man kann es nicht oft genug sagen. Und daraus leiten sich halt gewisse internationale Ansprüche ab, die sie halt seit dem Jahr 1980 auch kodifiziert haben. Andere Ansprüche sind mir immer noch nicht so ganz klar. Es wird einfach international akzeptiert. Und ich habe noch nicht so ganz nachvollziehen können, was für eine Rechtsgrundlage das wirklich ist. Aber weil das halt international akzeptiert ist und nie widersprochen wird, haben die halt ein sogenanntes maritimes Abkommen gemacht, dass sie halt gegenseitig Gebietsansprüche, Seezonen sich zugesagt haben und durch die Gesetzgebung, wie ist der Abstand zu gewissen Gebieten und so weiter, ist dadurch halt quasi dieser weiß gestrichelte Korridor zustande gekommen, den man hier auf der Karte eingeblendet sieht. Und das ist quasi wie eine Straße von Libyen in die Türkei, ja, und schneidet halt ganz knapp an Kreta vorbei. Ja, für Leute, die das nicht sehen, und schneidet das Mittelmeer halt quasi einmal in der Mitte durch mit den Gebietsansprüchen. Und die haben jetzt bei den Vereinten Nationen auch diese erweiterte EEZ-Zone, Zone, quasi eingereicht mit Unterstützung Russlands. Das ist nämlich der Eklat, weil Russland hat immer die Ostseite unterstützt und jetzt hat sie sich quasi auf die andere Seite geschlagen und auf Seiten der Türkei, weil ja unter anderem die Türkei auch Waffen kauft und da gibt es ja die Pipeline im Schwarzen Meer und viele andere Energieprojekte. Priorität Nummer eins für Russland ist immer, Energie nach Europa zu exportieren, weil die genug davon haben und keiner zahlt so gut wie die Europäer. Ja, also wie gesagt, wenn man sich einfach diese Karte anguckt, dann wird klar, wie krass das eigentlich ist, was die Türkei da gerade mal wieder gemacht hat. Und ich finde halt, wie gesagt, die Berichterstattung darüber ist mir nicht. Bevor du wegmachst, kannst du noch eine Karte weiter runter machen. Da kommt nämlich noch so eine andere Prise Salz in die Wunde dazu. Und zwar ist das hier die East Med Gas Pipeline. Die Pipeline habe ich auch mal vorgestellt, da ist mir nur der Name nicht eingefallen. Hier wird quasi Gas, was die Israelis in Kooperation mit den Ägyptern aus dem Leviathan-Feld rauspumpen, über Griechenland nach Europa geschippert. Also in der Pipeline. Das ist ein sehr ambitioniertes Pipeline-Projekt, auch sehr tiefbohrend. Und ja, wenn man sich jetzt die Karte darüber nochmal ansieht, da sieht man, nach 10% aus Richtung Israels kommen, sind sie auf einmal in syrischen und türkischen Hoheitsgewässer. Das kann irgendwie nicht so ganz funktionieren. Die Pipeline soll bis 2025 fertiggestellt werden und die Türkei will halt bis 2024 erste Erdöl- und Erdgasförderungen in dieser Sonderzone vornehmen. Da passt irgendwas nicht so ganz zusammen. Könnte es da einen Konflikt geben? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und hier nochmal ein Artikel über den Konflikt. Ich meine, über die Sklavenmärkte brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Das findet weiterhin im Hinterland statt. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich das nur so lapidar am Rande erwähne. Das sollte die eigentliche Story sein. Aber es ist nun mal, es geht ums Öl, ja, es geht um Wirtschaft, es geht um Geld. Und der Punkt ist der, dass Italien beispielsweise gerade ein Problem hat, weil die sehr viel Öl aus Libyen und Gas aus, ich weiß nicht, ob Gas, aber Öl auf jeden Fall sehr viel aus Libyen immer importieren, weiterhin. Allerdings hatte ich ja schon gesagt, dass die östlichen Regierungsleute quasi die Produktion lahmgelegt haben. Nach diesem Eklat um diese Sonderwirtschaftszone und die Aufkündigung des Nationalen Komitees der Einigkeit oder wie sie es genannt haben. Und 1,3 Milliarden pro Tag jetzt seit 2 Monaten Schaden fürs Land volkswirtschaftlich und die haben nicht so ein großes Bruttosozialprodukt wie Deutschland. Und selbst für Deutschland wäre das massiv viel. Ja. Und wenn da gibt es jetzt natürlich auch Befürchtungen, dass die Anlagen, ich sag jetzt mal, nicht sachgerecht stillgelegt wurden. Einerseits einfach zerstört wurden Sachen geklaut und auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden oder einfach nicht sachgemäß runtergefahren, dass man sie wieder sicher hochfahren kann, ohne dass man sie neu bauen müsste, weil es einfach Großindustrie ist. Eine Ölexploration, Öltransport. Das sind Maschinen, die müssen in Bewegung gehalten werden. The New German Question. Robert Kagan, das ist ein bisschen so ein Linker, würde ich jetzt wohl sagen, Kriegstreiber, der ist eher interventionistisch unterwegs. Der hat hier einen Artikel geschrieben, wo er halt darauf eingeht, welche Konditionen vorhanden sein müssen, damit eine deutsche Frage wieder zurückkommt. Die deutsche Frage war die Frage, die man sich vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gestellt hat. Und in dem Artikel geht er darauf ein, dass zwar es keine geopolitische deutsche Frage gibt, dass es aber der Fall ist, dass es eine geoökonomische deutsche Frage gibt. Und der ist auf jeden Fall sehr interessant und wenn ich die ganzen anderen Sonderstreams abgearbeitet habe, dann würde ich dazu auch gerne mal noch einen Sonderstream machen. Aber ja, ISIS-Stream, politische Kriegsführungs-Stream, Kulturmarxismus-Stream, Ankündigungsable, krieg nichts geschissen, das tut mir leid. After attending a Trump rally, I realized Democrats are not ready for 2020. Ein sehr interessanter Artikel, der mir sehr gute Laune bereitet hat. Zumal berichtet wird, dass in der Knitting-Community, also in der Häkel-Community, dass es dort einen sehr starken Social-Justice-Schwung gab und dass, wenn man konservativ ist oder Trump mag, dass man aus der Häkel-Community ausgeschlossen wird und dass es scheinbar in der Häkel-Community genauso wie in Videospielen oder in Comics oder ja, in der Metal-Szene, dass es halt überall das dieselbe Gramsci-Strategie der Progressiven ist, um kulturelle Hegemonie zu ringen, um ihre totalitäre Fantasie umzusetzen. Und auf jeden Fall beschreibt die Frau hier, dass das Verhalten von den Leuten, die halt ihre Häkel-Community infiltriert haben, dass sie so bizarr geworden sind, dass sie halt sich einfach mal gedacht haben, ich gucke mir mal die Trump-Leute selber an und halt auch mal andere Informationen eingeholt hat, wie aus ihrer eigenen Echoblase. Und dann ist er auf eine Trump-Rally gegangen und war erstaunt, dass die Leute nett zu ihr waren, dass die Leute gut gelaunt waren, etc. pp. Und sie wird sich jetzt wahrscheinlich als Independent registrieren, aber sie meint, dass auf jeden Fall die Demokraten verlieren werden und dass es um Trump gut steht und dass die Häkel-Community ein Social-Justice-Problem hat. Wie jedes Hobby. Man könnte fast meinen, dass es eine Strategie ist, in die ganzen Hobby-Dinger reinzugehen und Politik zu machen. Könnte man fast meinen. Ja, ja, ja. Bloomberg. Die Amerikaner, die machen die Undemocrats, wie ich sie jetzt nenne, ja, die sind weiterhin im Vorwahlkampf. Und Bloomberg hat mittlerweile 400 bis 500 Millionen US-Dollar investiert in den Vorwahlkampf. Ja, ich glaube 10 Millionen davon alleine für 2 Super Bowl-Werbespots. Ja, und das ist da schon ein kleiner Teil des Budgets. Oder ein anderer kleiner Teil des Budgets war, der hat im Endeffekt, wie hoch die Gesamtsumme jetzt war, darüber kann man spekulieren, eine Marketingfirma damit beauftragt, quasi Social Media Influencer ja, mit an Bord zu holen auf die Kampagne, auf eine sehr seltsame Art und Weise, auf unterschiedliche Art und Weise. Erstmal über Firmen, die quasi in Kontakt stehen mit Influencern, also die quasi absolut authentische Personen, die, wenn sie Werbung zeigen, nur Produkte anzeigen, von denen sie total überzeugt sind. Ne? Und da gibt es halt Agenturen, die haben 10.000 von diesen Leuten und die zeigen halt alle das gleiche Produkt. Das erstmal für 100 bis 250 Dollar pro Tweet, Anzeige, Video, je nachdem, was es für ein Format oder sowas war. Alleine über diese eine Firma. So ist das meiste darüber rausgekommen. Aber auch über verschiedene Social-Media-Teams, die direkt in der Kampagne arbeiten, halt direkt auf Twitter mit DMs, mit denen so, hey, komm, wir haben jetzt eine lustige Konversation und dann postest du einen Screenshot von einem Teil dieser Konversation und dazu hier Hashtag Sponsor bei Bloomberg und dann ist das so voll cool und ironisch, weil dann ist allen klar, du wurdest dafür bezahlt und dadurch wird das wieder cool und das war so ein Ansatz, über den sich viele Leute natürlich auch sehr lustig gemacht haben. Ich auch. aber einfach nur, wenn sowas gemacht wird, den Leuten geht die Idee aus. Wie gesagt, der hat jetzt in den letzten 2 Monaten so viel Geld investiert, wie normalerweise ein halber, kompletter Präsidentschaftswahlkampf einer Parteiseite. So. Die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie das Geld hinstecken sollen. Sponsored by Bloomberg. Send me my money. Send me my money. Bloomberg is very cool. Ja. Yeah. Aber ein Punkt, der auch noch in der Kritik stand, war, über diese Media-Influencer-Firmen sind halt auch irgendwelche Outlet-Seiten, wo verschiedene Influencer schreiben, irgendwelche Blog-Seiten, wo Autoren regelmäßig schreiben oder Instagram das Pendant dazu oder sowas, auch angeschrieben worden. Aber die haben Terms of Agreement bekommen, dass sie sich nicht über Bloomberg lustig machen dürfen und the Brand nicht negativ darstellen dürfen. Das ist halt schwierig zu übersetzen auf Deutsch. Ja, weil die dürfen dann, wenn das sind halt Seiten, die vielleicht irgendwie politische Satire sammeln und mit irgendwelchen Sachen darstellen. Und wenn der Wahlkampf dann läuft, dürften die keine negativen Witze über den dann machen. Ja, zumindest über die Firmen. Ja, das ist, war eine Kontroverse und das wird wahrscheinlich auch rückgängig gemacht werden. Aber einfach nur, die wissen einfach nicht mehr, wohin mit dem Geld. Unglaublich. Sponsor bei Bloomberg, send me my money. So. Der nächste Skandal, der in Amerika um den Trump hochschwappt, ist, dass er das gemacht hat, was er seit Anfang der Amtszeit gemacht hat. Der ersetzt einfach Leute in Ämtern durch neue Leute aus seiner Partei und die ihm nahestehen. Eine Sache, die sehr parallel dazu ist, ist, das machen sehr viele Präsidenten. Der Präsident kommt ins Amt und ein, zwei Tage später bekommen alle Botschafter in Amerika auf der Welt einen Brief, natürlich wissen die vorher schon Bescheid, hiermit bist du deines Amtes enthoben, dein Nachfolger, bereite jetzt bitte alles für deinen Nachfolger vor, dass das reibungslos übergehen kann. Und das ist normal und das geht normalerweise einfach innerhalb von ein paar Monaten über die Bühne. Das ist einfach ein normaler Amtsübergang. In Amerika läuft das halt so. Wie die Botschafterposten vergeben werden, das hängt oftmals mit der Höhe der Wahlkampfspenden zusammen oder mit anderen Gefälligkeiten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber das System funktioniert halt so in Amerika. Aber da ist es ja beispielsweise auch so gewesen, nehmen wir einfach mal die Botschafterin der Ukraine, die ist ja erst vor ein paar Monaten zurückgetreten. Wie lange ist der Trump jetzt im Amt? Naja, und da wurde ihm halt quasi gelegt, so ja, er hätte, da wurde schon bei diesen ganzen Botschaftern wurde schon gesagt, er hätte sein Amt missbraucht, um die aus seinem Amt zu entheben und durch seine Günstlinge zu ersetzen. Das ist absolut richtig, nur das ist halt, das darf ein Präsident einfach machen. Und in Amerika gibt es den sogenannten National Security Council. Der ist nach dem, ich weiß nicht, ob nach oder während des Koreakrieges eingerichtet worden in Amerika. Besteht aus 20 Leuten aus der Administration, untersteht der Executive Branch. Ja, also der Präsident darf alle Leute hire und fire, wie er will. Ja, weil der Präsident ist der Commander der Executive Branch, ja, der Exekutive. Und dieser Council ist nach 9/11 von ungefähr 40 Leuten mit Supportstaff von 100 angewachsen auf 180 mit einem Supportstaff von 400. Und unter Obama hat er sich nochmal verdreifacht und mittlerweile, der Trump hat natürlich auch nochmal aufgesattelt, mittlerweile ist er zwischen 300 und 500 Leute, die in diesem National Security Council sind. Und in den Unterdepartments, in den sogenannten Deputy Departments. Und unter Obama hat sich die Anzahl von denen verdoppelt und da macht der Trump wieder genau das, was er eigentlich überall gemacht hat. Ja, er setzt die Dinger durch die Leute. Und wenn der Präsident da neue Posten geschaffen hat, dann ist er wunderbar. Dann kann er ja da seine eigenen Leute hinsetzen, so wie es der Vorgänger auch gemacht hat. Und so wie es der nächste Präsident, wenn er von einer anderen Partei sein wird, auch wieder machen wird, weil das darf. Aber da wird jetzt ein Riesenskandal draus gemacht und ich sage euch, bald wird wieder in allen Zeitungen stehen, Second Impeachment is a go. Ja. Scoop! YouTube to launch the Young Turks Local News Agency. Und zwar Academy. Hat ja ja, genau. Und Professor Anna Kasparian. Ja, genau. Er ist auch fucking better than you. Und das ist Teil der 300 Millionen Dollar schweren Google News Initiative, die 2018 ins Leben gerufen worden ist. Und zwar wollen die sozusagen nicht das Netzwerk selber unterstützen, sondern sozusagen einen Kurs machen, wo halt über Journalismus und seine Verantwortung, so kurzum journalistische Ethik gesprochen wird und das Leuten beigebracht wird. Damit sind die nicht von Katar beteiligt? Nein, das sind alles Gerüchte von Rechtsextremen. So. Ja, jetzt mal im Ernst. Ist da nicht Al-Jazeera mit drin bei denen? Ja. Nee, ich war Katar, glaube ich, soweit ich weiß. Also, und the videos for this course, which have been online for about 2 months, appear to be non-partisan, but it's notable that YouTube is investing in a course from TYT, which has a progressive bend. Slend hätte ich geschrieben. Bend ist noch zu freundlich. Facebook said that it will include partisan publishers like Breitbart in its news tab, but it says it wouldn't necessarily pay Breitbart. The company hasn't released a list of its publishers who are being paid. Ja, wo jetzt die Tech-Giganten News aufkaufen und also, keine Ahnung. Humans of late capitalism. I'm not buying an 800 for new case day. I will list it here, but only to let it sit there as a part of the false lull period, which only ends up being a disservice to the world in the end. Ethical Skeptic, der hat auch einen Blog. Und wie arg ich das Label Skeptiker hasse, muss ich sagen, der Typ ist ein richtiger Skeptiker. Der ist big-brained as fuck. Also wenn ihr den Blog von ihm lest, da werdet ihr richtig staunen. Der beschäftigt sich mit solchen Scoops wie, dass eben ein falscher Konsens in der Wissenschaft entsteht und du dann schlechte zum Beispiel Nahrungsberatung hast, die sich über langen Zeitraum gehalten hat. Zum Beispiel war Zucker mal voll toll. Und er beschäftigt sich sozusagen mit, also der ist skeptisch gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen, die breiten Konsens in der Masse gefunden haben, die aber wissenschaftlich nicht zu beweisen sind, wo du halt wirklich halt auch mit Lobbyverbänden und so einem Dreck dich rumschlagen musst. Also der Ethical Skeptic ist big brain und so. Und der hat hier analysiert, wie das mit dem Coronavirus aussieht. Und es sieht nicht so gut aus. Also. Ja, das tut es wirklich nicht. Hallo. Hallo. Ein guter Stream. Du hier? Ja, ihr auch? Wow. Ich ja. Coronavirus could cause bike delays, even for brands that don't make bikes in China. Ja, Coronavirus, die ganzen, also viel kann man dazu wirklich nicht sagen. Kann man online gucken dazu. Oh. Ja, egal. Da war er da und wieder weg. Ja. Ja. Pass auf. Coronavirus, medizinisch kann man nicht viel zu sagen. Es gibt sehr viele Tragödien da gerade in China. Es wird auch natürlich vom Staat ausgenutzt, um ja, Leute zu entsorgen, sage ich jetzt einfach mal, die man vielleicht auf anderen Wege hätte tolerieren müssen. Ja, aber über den wirtschaftlichen Aspekt kann man ja reden. Glück um Unglück war, dass wir ja das chinesische Neujahr hatten und dass deswegen die langfristigen Zuliefererstrukturen in der Industrie sich darauf eingestellt haben, dass es einen gewissen Zulieferereinbruch aus China geben wird in diesem Zeitraum. So. Das war sehr gut, so, weil sonst hätte es da schon Engpässe und Knappheiten gegeben in gewissen Branchen. Die hat es bis jetzt noch nicht gegeben, aber die Leute fangen jetzt an zu hamstern. Das sehen wir makroökonomisch schon direkt. Ja, vom letzten Monat auf diesen Monat sehen wir das schon. Was aber auch seltsam ist, weil die Nachrichten ja später erst hochgeschrotten sind. Aber gewisse andere Indikatoren waren wohl auch da. Unter anderem war halt ein Punkt der, dass sehr viele Firmen ihre Zuliefererketten diversifiziert haben, nur noch einen Teil aus China sich zuliefern lassen und aus anderen asiatischen Ländern diese Zuliefererketten aufgebaut haben, aus Gründen der besseren Stabilität für solche Fälle wie jetzt mit dem Coronavirus, dass man nicht auf ein Land angewiesen ist und natürlich auch die ganze Tarifdebatte mit den Vereinigten Staaten und mit anderen Ländern. So. Aber jetzt haben wir da das Problem, dass dass sehr viele chinesische, sehr gut ausgebildete Arbeiter in diesen Ländern quasi die Vorarbeiterfunktionen in den Fabriken und so weiter führen, die und teilweise den ausländischen Firmen auch geholfen haben, aus China nach Vietnam beispielsweise, am Beispiel dieses Fahrrad. Blogs hier, auch eine sehr obskure Quelle, aber lustig. Ja, und da gibt es jetzt wirklich langsam Probleme, weil diese diversifizierten Zulieferketten trotzdem weiterhin sehr abhängig von China sind und deswegen jetzt trotz aller Hamsterbildung, aller Vorbereitung, aller Diversifizierung auf andere Länder auch andere Zuliefererländer sehr abhängig sind von China, allerdings nicht auf industriellem Level, sondern halt auf dem personellen Level. Mhm. Nochmal, es wird hier immer von Wanderarbeitern und sonst was in China oder auch in Dubai oder sonst was geredet. Das sind teilweise sehr hochqualifizierte Leute, weil die ja in den Ländern nicht unbedingt die Kapazitäten an den Universitäten haben, um die Leute auszubilden. Ne? Andererseits sind natürlich nicht sehr viele Chinesen sehr frei, im Ausland arbeiten zu gehen, und da gibt es halt auch immer politische Kooperationsprogramme. Ja. Partei ist überall. Einschränkung von Bürgerrechten durch die Hintertür. Ja, die Bundespolizei hat jetzt für alles Mögliche die Gebührenordnung eingeführt und die werden dann demnächst bei Demos und so weiter eintreiben. Hier ist es zum Beispiel eine erstmalige Platzverweisung, kostet 88,85 €, eine Identitätsfeststellung 53,75 €, Anordnung des Gewahrsams 74,15 €, erkennungsdienstliche Behandlung 59,50 €, Vollzug des Gewahrsams pro angefangener Viertelstunde 6,50 €. Für einen normalen Polizeieinsatz können hohe dreistellige Summen anfallen. Ja. Und das geht dann auch auf Demonstrationen und so weiter. Das kann teuer werden. Die Zwangsgelder werden ohne richterlichen Beschluss festgelegt. Es besteht die Gefahr, dass aus Demonstranten. Also das ist alles schon beschlossen. Ne? Das ist hintenrum sozusagen in die Polizeigesetze dann eingeflossen. Und jetzt haben wir den Salat. Zwangsgelder werden ohne richterlichen Beschluss festgelegt. Das besteht die Gefahr, dass auch Demonstranten, denen Platzverweise erteilt werden, von damit empfindlichen Strafen belegt werden. Ja. Ausübung des Demonstrationsversammlungsrechts oder ziviler Ungehorsam könnten so unter Umständen existenzgefährdend werden. Naja, finde ich ein bisschen übertrieben, die Kritik, aber dass solche Sachen gecharged werden, das finde ich auch schon krass. Ich meine, wenn man einen Unfall baut und schuld ist, da kriegt man auch eine Geldstrafe für den Polizeieinsatz. Das verstehe ich ja noch halbwegs. Aber Platzverweis oder wegen Feststellung von, wenn du denen deinen Ausweis zeigst, dass du das dann gleich irgendwie 50 € für nehmen können, das finde ich komisch. Die Identitätsfeststellung ist ja nicht gemeint, dass man irgendwo anrufen oder sich schlau machen muss über denjenigen, dass man richtig irgendwie sucht und rausfinden muss, wer das ist, weil er keinen Pass hat oder so, sondern es ist einfach eigentlich nur, dass man die Daten aufnimmt von demjenigen. 53,75 €. Ganz schön Banane. Tja. Gilt das jetzt für ganz Deutschland? Hier haben wir nochmal einen Fall in NRW. Ja, Bundesinnenministerium, ne? Also und Bundespolizei, also ja, für ganz Deutschland, aber halt nur für die Bundespolizei dann wahrscheinlich. Da musst du immer aufpassen, dass sich die Landespolizeien in Gewahrsam nehmen. Ja, wir sind wohl hauptsächlich bei Demonstrationen im Einsatz, deswegen wird das hier so hervorgehoben. Die Bundespolizei ist zwar hauptsächlich an Bahnhöfen und Flughäfen tätig, wird aber auch auf Anfrage der Bundesländer bei Demonstrationen eingesetzt. Also es ist vielleicht nicht ganz so, dass sich jeder Dorfbulle machen kann oder so, aber ja. Zwangsgelder. Ja, interessant. Mal schauen, was sich da. Genau, wie heißt es noch? In NRW werden aufgrund der neuen Verordnung nun erste Zahlungsaufforderungen verschickt. Eine Frau soll 550 € zahlen, weil sie ihren Koffer auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof unbeaufsichtigt ließ. Für 30 Minuten. Dann wurde sie gefunden, als schon großräumig um das Gepäckstück abgesperrt war. Wie man sage. Letzter Artikel des Abends: Mitu Sanyal, Mann sein für Anfänger. Ja, ich habe das einfach nochmal rausgesucht bei Alles Evolution. Die hatten, also der hat ein bisschen was kommentiert dazu und vor allen Dingen hatten auch ganz viele Leute eben kommentiert. Da habe ich mir gedacht, wer das nochmal nachlesen möchte oder so oder vielleicht mitdiskutieren möchte, und die sind ja auch auf die Weltraumaffen eingegangen, der kann sich das auf jeden Fall nochmal da reinziehen. Oh, ich hoffe, durch den Beitrag werden viele auf Arne aufmerksam oder auch auf Mandat und sich selbst ein Bild machen. Vielleicht mögen diese oder insbesondere Arne nach Ausstrahlung mal berichten, ob sich da was in den Zugriffszahlen geändert hat. Ja, kann ich auf jeden Fall berichten. Wir haben so 10 Abos bekommen. 10 mehr. Vielen Dank. Willkommen. Ich habe mich auch schon gefragt, wie viele Zuschauer so ein SWR-Bericht wohl hat. Ja, bestimmt auch nicht so viel. Also ja. Ich glaube, unsere Sonntagsstreams haben wahrscheinlich mehr. Als so ein Radio-Feature. Möglicherweise. Ich denke mal schon, ja. Und von denen rennt ja auch nicht gleich jeder los. Aber ja, also kann ich berichten, nicht besonders viel bei uns. Arne und die Weltraumaffen finde ich auch gut. Das klingt, klingt fast wie so ein Samstagmorgen-Cartoon oder so. Ja. Arne und die Weltraumaffen. Ja, ist, also ich habe ein bisschen die Kommentare gelesen und es ist eigentlich ziemlich gut angekommen. Ja, sicher, Kritikpunkte gibt es immer, aber eben nichts großartig so. Schon so okay. Und mit Zugriffszahlen ist ja vielleicht nochmal was anderes, ne? Wenn man sich jetzt auf Dauer dann wenn man sich bessere Zugriffszahlen hat, kommt ja nicht nur auf die Abos an. Ne? Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil die ja auch immer die Angewohnheit haben, auf solche Sachen noch im Nachgang noch wieder zu verlinken. Dass sie dann in Zukunft schon bei jedem komischen Gender-Thema darauf verlinken können. Aber ich befürchte mal, das wird es wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich nicht. Ja. Also, was ja auch ein bisschen automatisiert ist normalerweise. Also, ja, ein bisschen automatisiert insofern, dass sich einer was Passendes raussucht. Aber Okay. Nicht, dass sie sich das raussuchen werden, aber gut. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was ihr schadet. Yep. Ich hoffe, durch diesen Stream werden viele auf die Weltraumaffen aufmerksam. Und auf den Kulturmarxismus. Und auf die Sendung von MeToo. Und mein Buch. Und Google That Same Space, ja. So. Miete pro Kopf. Miete pro Kopf heißt das Buch. Ja. Und wer bis ganz hier zum Ende geschaut hat, soll in den Kommentaren die Zahl 42 posten, dann wissen wir Bescheid hier. Das sind jetzt Codes hier mittlerweile. Das Abspannwort, das Wort zum Abspann. Und ich habe euch noch was für zum Kommentieren nach der Show. Dem Rechten seine Seele, ist das Linken sein Gender? Ja oder nein? Das ist so Hufeisen. Leute, das Hufeisen richtig herum aufhängen, sonst fällt das Glück heraus. Das ist richtig, ja. Deswegen brauchen wir nur zwei Nägel dafür, nicht nur einen. Ja, so ist gesellschaftlich. Hufeisen weit werfen, das wird zum nächsten Sonntag fortgesetzt. Ein Hufeisen gehört an einen Huf. Ja. Wo kommt das Hufeisen wirklich her? Sehr gut. Ich leugne das Hufeisen. Geht in den Wald, inzwischen sollte es wieder sicher sein. Das soll ich nicht ändern. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Tretet nicht zurück. Spit on a fake bean. Ja, ja. Lasst euch nicht ändern. Tschüss. Tschüss. No, bis nächste Woche.